Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden. Mit Carmen Thomas. Daheim und unterwegs. Gespräche und Musik am Vormittag. Verehrte Hörerinnen und Hörer, hier meldet sich der Ü-Wagen, hier meldet sich Carmen Thomas, aber nicht aus dem WDR, sondern aus dem RBB, aus dem Seminarishotel in der Taku-Straße in Dahlem. Und wir freuen uns, wenn Sie hergekommen sind und eine freilaufende Hörerin hat sich uns schon zugesellt. Wer sind Sie? Ich habe an der FU studiert, ja. Und muss ich jetzt meinen Namen nennen? Ja, wenn Sie müssen, nicht, Sie müssen nur sterben, aber es wäre schön, wenn Sie es täten. Also mein Name ist Caroline Faustmann. Ja. Was studieren Sie? Ich habe Philosophie studiert und Literaturwissenschaft. Aha, das heißt, das Thema Tabu hat Sie schon mal inhaltlich auch beschäftigt? Ja, so ein bisschen. Aha, was haben Sie, in welchem Zusammenhang und was haben Sie herausgefunden? Ich weiß nicht, ob ich was herausgefunden habe, aber ich habe zumindest gelernt, was Sigmund Freud über das Thema Tabu gedacht hat. Und was hat er gedacht? Er hat das Tabu mit dem Berührungsverbot, also mit dem Delir de Toucher gleichgesetzt. Aber wie das weiterging, weiß ich leider nicht mehr. Aha, also das heißt, dass Menschen sich nicht einfach anfassen dürfen? Ja, oder dass man einfach an bestimmte Sachen nicht denken darf, weil dann führt es dazu, dass diese Sachen passieren oder... Ah, so magisches Denken? Genau. Ach, wie interessant, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Also er hat gesagt, was waren das für Sachen, an die man nicht denken durfte, die nicht passieren sollten? Wissen Sie noch ein Beispiel? Naja, also... Viel hatte eben mit dem ganzen Ödipus-Komplex zu tun und aha, ja. Also Mami mit Mami oder Papi sich hässliche Dinge vorstellen, die verboten waren damals sowieso. Ja, natürlich, also genau so. Also Inzestgeschichten haben ihn ja wesentlich auch beschäftigt, weil er noch nicht wusste, in welchem Umfang das Realität ist. Der hat ja immer gedacht, das wären nur Fantasien und er wusste nichts über Kindesmissbrauch und sowas, wie das sich heute ja im Internet darstellt, dass Sigmund Freud wahrscheinlich geirrt hat, weil es auf wirklichen Dingen beruhte, die Leute, die zu ihnen kamen. Da gibt es ja unterschiedliche wissenschaftliche Meinungen offenbar dazu. Mhm. Haben Sie, also da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Ich habe im Prinzip nur für meine Prüfung mich mit Freuds Theorie auseinandergesetzt und nicht damit, wie real die heute ist und was belegt werden kann und was nicht. Ich denke, da haben Psychologen bessere Kenntnisse als ich. Okay, es geht ja nicht um Kenntnisse, sondern gibt es eigentlich ein Tabu, wo Sie schon mal gesagt haben, wie gut, dass es das Tabu gibt? Fällt mir jetzt auf Anhieb nichts ein. Fällt Ihnen eins ein, das schön ist, ein schönes Tabu? Ich habe eben schon angefangen zu überlegen. Wie wäre es mit Kannibalismus? Ja, absolut Tabu. Ist doch gut, dass es das gibt, oder? Ja, das ist sehr gut. Ja. Ich weiß nicht, ob es da das Tabu braucht. Ich denke, die meisten sind von der Natur her abgeschreckt. Auch an sich sollen Menschen ja lecker schmecken. Und es gab ja auch Kannibalen, wo der Mensch im Mittelpunkt stand. Ich glaube, es gibt sie noch in Papua-Neuguinea oder so. Ja, genau. Ich habe mal was von gehört, aber das, ja, ich glaube, die Auswahl im Supermarkt ist groß genug, um da nicht drauf zurückgreifen zu müssen, ne? Ja. Auch das ist ja ein Tabu, was gebrochen wird, wenn Menschen in Extremsituationen geraten. Genau, in den Anden, da haben sie doch mal die Kollegen gesehen. In den 70er Jahren, genau, haben die dann die Toten verspeist. Ja. Also ich meine, so zumindest ein interessantes Tabu, ne? Haben Sie sich schon mal mit dem Thema Tabu beschäftigt? Nein. Noch nie? Also wahrscheinlich nicht bewusst. Also unbewusst wahrscheinlich schon, ja. Ja, wenn Sie jetzt mal künstlich drüber nachdenken, Sie arbeiten ja hier im Hotel, wie ich das an Ihrem Outfit sehe. Lernt man da irgendwie Tabus, dass man Gäste auch bestimmte Sachen nicht ansprechen sollte oder so? Ja, sicherlich gibt es da Sachen, die man eher ungern anspricht oder ja. Natürlich. Können Sie mal ein Beispiel sagen? Beispiel wäre jetzt, ist bei uns nicht in dem Fall, aber Pay-TV zum Beispiel. Ja. In der Tat, da spricht man nicht Leute an, sagen, haben ja gestern einen schönen Abend gehabt. Ne? Ja. Richtig, okay. Ja. Also ist jetzt bei uns nicht der Fall, aber das wäre zum Beispiel so ein Thema, ja. Interessante Facette, ja. Und Sie sagen auch nicht, diese junge Dame sieht gar nicht wie ihre Ehefrau aus oder so. Ne? Richtig, ja, genau. Und was ist denn, ich hatte heute Nacht ein Erlebnis der dritten Art, dass ich nämlich meinen Sprudel geöffnet habe aus dem Kühlschrank und den hatte offenbar schon mal jemand vor mir geöffnet und hat den mit echtem Wasser ausgetauscht. Mhm. Da rufen Sie nicht hinterher an, sagen, hören Sie mal, junger Mann, was haben Sie denn da gemacht oder junge Frau? Nee. Nee, natürlich nicht. Also es ist natürlich sehr unangenehm dann für den nächsten Gast sozusagen, aber das wird dann nicht gemacht. Also man ist da vornehm. Was ist, wenn jemand was klaut? Gehen Sie da hinterher? Ja, insoweit das aufgedeckt werden kann, sicherlich. Also, aber nur wenn der sich in der Tat, frischen Tat ertappen lässt oder so, ja? Ja, beziehungsweise wenn nachweisbar ist, dass es wirklich... derjenige war. Genau. Aha. Ja, ist ja gar nicht so ohne, ne? Ist das ein Teil der Ausbildung im Hotel? Unter anderem sicherlich, ja. Aber ich denke auch, dass es ja einfach, dass jeder Mensch ja andere Tabus hat, aber dass gewisse Dinge einfach Voraussetzungen auch sind, gerade in dem Beruf Gastgewerbe, Hotellerie, diese Voraussetzungen mitzubringen. Also Achtsamkeit und Feinfühligkeit und Empathie, ne? Diskretion, genau. Was machen Sie denn, wenn hier Sie breitfüßige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die das erst lernen müssen? Wie vermittelt man den achtsamen Umgang mit Tabus? Ich denke mir auch mit viel Feingefühl, mit Kommunikation, vielleicht auch selber auf irgendeine gewisse persönliche Ebene, dass man da einfach probiert, vielleicht auch sein Wissen und seine Erfahrungen weiterzugeben. Und natürlich muss dann auch derjenige Mitarbeiter aufnahmebereit sein und dann auch, ja. Meistens lernt man ja aus Fehlern. Haben Sie mal irgendwo gesagt, oh, da hätte ich das aber besser machen können, wo Sie dann was Wichtiges dran begriffen haben? Auf die Hotellerie bezogen oder? Sicherlich gab es da die eine oder andere Sache, die ich jetzt spontan nicht schildern könnte. Ich würde da eher, wenn Sie mich nach Tabus fragen, erst eher so meine persönliche Erfahrung mitteilen, weil ich denke einfach, man sagt auch, Tabus sind ja auch ab und zu da, um auch gebrochen zu werden. Und ich denke, umso älter man wird, umso mehr Lebenserfahrung hat, umso mehr hält man sich an Tabus, um sie nicht zu brechen. Aber ich denke, dass jeder auch so seine Geschichten aus seiner Kindheit oder aus seiner Jugend hat, wo man einige Tabus gebrochen hat. Wie zum Beispiel? Naja, meine Eltern haben mir ja auch ihre Tabus vermittelt. In dem Sinne, ganz dumm gesagt, gehen die mit einem fremden Mann mit. Das ist ein Tabu, weil es kann dir schaden, es kann nicht gut ausgehen. Aber heiraten ist ja dann unmöglich, ne? Das wäre wirklich unmöglich. Aber ja, ich denke mir einfach, man muss seine Erfahrungen machen, man darf Tabus brechen. Das ist ja der bedeutende Gedanke, Tabus erfährt man erst dadurch, dass man Grenzen überschreitet und es gibt ein Alter, da muss man das ausprobieren, ne? Denke ich doch, genau. Das ist dann die Lebenserfahrung, die man hat und später dann auch an seinen Kindern weitervermitteln kann. Und, ja. Wie heißen Sie? Claudia Wolf. Und Sie? Selina Heumer. Und Sie? Alexander Wieberneit. Und Sie? Caroline Faustmann. Ich danke Ihnen herzlich für diesen Aufmacher. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Und ich mache jetzt einfach einen fliegenden Wechsel, in dem jetzt nämlich eine wunderbare Geschichte kommt. Nämlich, wie vor 22 Jahren der folgende Gast geklungen hat im Interview mit mir. Was sind jetzt die Rotampeln, die Sie tabumäßig gerne hätten? Dann möchte ich eben sagen, also ich würde das gerade im Sexualbereich, der ja häufig betroffen ist, jetzt nicht in jedem Einzelfall kasuistisch sozusagen sagen, da muss das sein und das geht nicht und bis dahin und dann nicht weiter. Ich denke, Inzest zum Beispiel sollte tabuisiert sein. Es sollte auch so etwas wie zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe, was heute ein Thema ist, das sollte auch weiter nicht weiterhin tabuisiert sein. Das sollte neu tabuisiert werden, eigentlich aus einem alten christlichen Geist heraus. Und insofern glaube ich, dass bestimmte sogenannte Tabuschranken human sind. Ja, das war die Stimme von Dr. Manfred Lütz. Und der Zufall, den müssen Sie jetzt erzählen. Also der Zufall war erstmal, dass wir uns vor einer Woche getroffen haben, am 90. Geburtstag von Alexandra Kassen im Senftöpfchen, wo ich aber ab und zu als Kabarettist inzwischen auftrete. Und da habe ich gesagt, wir haben uns das letzte Mal richtig, nicht das letzte Mal, aber meine erste Radiosendung war die Sendung bei Ihnen. Und zwar Tabu, Schutz oder Schranke, das war meine erste Radiosendung. Ich war total aufgeregt. Ich habe alle Bücher aller Leute, die da auch mit saßen, gelesen von Herrat Schenk. Ich habe Feminismus gelernt, war total begeistert. Ich bin also bis heute, also Herrat Schenk fand ich wirklich geistreich, gescheit, habe viel gelernt dabei. Und sehr witzig war, ich wurde damals angerufen von ihrer Redaktion. Und dann fragte die mich, ja, Herr Carmen Thomas würde so wissen wollen, was ich denn von Tabus halte. Und da war ich irgendwie gut drauf an dem Tag und habe gesagt, ich habe keine Tabus. Tabu, ich bin katholischer Theologe, also wir Christen, wir haben keine Tabus. Tabu ist ein Wort aus der Südsee, Maori-Sprache, haben wir nicht. Ne? Wir haben Verantwortung, Moral, so weiter, aber keine Tabus. Und da hörte ich erstmal nichts am Telefon und dann sagte die plötzlich, hören Sie mal, das geht aber nicht, Sie sind hier pro Tabu vorgesehen. Also etwa irgendwie nicht vorgesehen, ja. Und dann habe ich ihr aber gesagt, ich sei katholisch und so, das hat sie dann beruhigt, dann durfte ich trotzdem kommen. Ja, die Kontroverse bei Hallo Ü-Wagen ist immer so entstanden, dass wir immer zwei dafür und zwei dagegen wollten. Und da Sie katholischer Theologe waren und schon damals einen Ruf hatten, Sätze witzig zu sein, habe ich gesagt, das ist ja toll, Tabu und Witz ist ja was ganz Herrliches, zumal der Witz ja auch die Möglichkeit ist, mit dem Tabu anders umzugehen, dann hat der Mann sicher was drauf. Aber Sie waren natürlich als jemand, der sagt, jawohl, Tabu muss sein. Muss es? Nee, ich bin gar nicht der Meinung, dass Tabu sein muss. In einigen Fällen, die habe ich ja eben genannt, also Inzest-Tabu hatten wir eben auch schon mal besprochen, so etwas. Aber in der Regel sind Tabus ja doch auch Verengungen manchmal. Also zunächst mal muss ich erst mal verstehen, warum sowas ist. Ich habe gerade zwei Töchter, die sind in der Pubertät. Die eine ist gerade reingekommen, die andere geht gerade raus, aber sind beide noch drin. Das kann man sich vom Fegefeuer abziehen dann. Und wir haben sie jetzt auf ein Internat in England geschickt, da wollten sie aber auch hin. Also wir haben zurzeit Pause und erholen uns, ist super. Ja. Widerspricht haben keiner mehr. Also ja auch zum Beispiel ein Tabu zu sagen, ich bin jetzt mal froh, dass diese Zeit in eine Pause ist, ist ja schon mutig unter Umständen. Ja, ist, ne? Total mutig, die hören auch nicht zu im Moment. Also. Aber wer hört schon RBB im Rheinland heute? Ja. Das muss ich Ihnen mal sagen, ja. Dass ich heute hier als Rheinländer in Berlin sitze, ja, das ist unglaublich, ja. Das habe ich nur Ihnen zuliebe getan, ja. Wir haben heute Weiberfasnacht. Weiß man hier in Berlin, was das ist? Ich bütze Sie nach der Sendung. Ja, Gott sei Dank. Also wenigstens etwas hier. Aber ich muss heute Nachmittag auch sofort wieder zurück. Nein, aber Tabubrüche sind zum Beispiel, also ich meine, die ganze Pubertät besteht ja aus einem Tabubruch nach dem anderen, ja. Sonst macht die Pubertät ja gar keinen Spaß. Sagen Sie mal ein paar Beispiele, wo die in Ihre Seele latschen durch Tabubrüche. Meine Töchter? Mhm. Ja, also das ist jetzt sehr intim, ja. Es ist quasi ein Tabubruch. Ja. Ich sage es mal. Also ich merkte, dass meine älteste Tochter in die Pubertät kam, als sie uns Eltern laut quer über die Wiese zurief: Das geht mir jetzt am Arsch vorbei. Und dann wir waren völlig baff. Also so reden wir normalerweise nicht zu Hause, wenn ich Ihnen das vielleicht noch erläutern sagen darf. Ich war total entsetzt und meine Tochter war auch entsetzt, weil die wusste gar nicht, die hat nur mal so getestet, wenn man das sagt, was dann passiert halt. So. Hatten Sie denn vorher ein Verbot ausgesprochen? Nee, wir hatten kein Verbot ausgesprochen, aber... Sie wollte nur den Umgang mit Kraftwörtern in der Öffentlichkeit üben. Und ob das wirkt auf die Eltern. Ja. Und ja, es zeigte Wirkung. Ja, es hat toll gewirkt. Ja, wir wussten jetzt, unsere Tochter ist in der Pubertät. Aha, also das war sozusagen der Kampfesansagen. Ist der Benutzung von Kraftwörtern, da hat ja eine Veränderung stattgefunden. Ich weiß, dass ich, glaube 76 eine Sendung gemacht habe, da hat sich der Rundfunkrat mit beschäftigt, warum darf man nicht Scheiße sagen? Und das war 76? Ja, das war damals unmöglich, dass im Radio Scheiße gesagt wurde. Da hat sich ja ein Tabu verändert, ne? Ja, jetzt haben wir schon dreimal Scheiße gesagt. Also RBB ist natürlich auch sehr liberal, der Sender, ne? Ja, aber ich glaube auch, dass die Zeit sich verändert hat und dass der Umgang mit Kraftwörtern anders geworden ist, oder? Ja, das glaube ich auch. Also das ist übrigens, ich bin ja Psychiater von Beruf und das ist sehr interessant, dass unsere psychiatrischen Diagnosen mit der Zeit immer zu Schimpfworten werden. Und dann wird es irgendwann wieder, da muss man die Diagnose ändern. Aha. Also früher sagte man zwar, es gibt Psychose, es gibt Neurose, es gibt Psychopathie. Psychopathie ist eigentlich das Mildeste, das ist eine Persönlichkeitsstörung, sagen wir heute dazu. Aber das Schimpfwort von denen ist Psychopath. Das ist ein Psychopath. Ach so, und du Schizo ist ja auch sowas, ne? Ja, das sagt man, aber man sagt eher Psychopath. Und deswegen hat man das jetzt ein bisschen gewechselt und jetzt sprechen wir von Persönlichkeitsstörung. Ja. Also wahrscheinlich ist aber Persönlichkeitsstörung in 5 Jahren auch eine Beleidigung. Und dann können wir wieder Psychopath sagen. Und also das entwickelt sich so mit der Zeit, dass solche Begriffe sich zu Schimpfworten entwickeln, die eigentlich ursprünglich mal ganz gut gemeint waren. Ah, das ist ja interessant. Die Veränderung von Tabus, das ist ja ein ganz großes Thema. Nämlich, wie funktioniert das, dass Menschen plötzlich ihre Maßstäbe verändern? Verhält, bitte stellen Sie sich dem Publikum doch mal vor erst. Ja, mein Name ist Oliver Held und ich habe das große Vergnügen, dieses schöne Hotel hier, das Minaris Campus Hotel, seit seiner Eröffnung zu leiten. Wo ich alle Leute einlade, es kennenzulernen und in die Taku-Straße zu kommen, um hier mit uns über dieses bedeutende Thema zu diskutieren. Wie lange sind Sie schon in der Hotellerie? Seit 1980, also schon ein ganzes Weilchen. Das ist ja schon eine ganze Weile. Haben Sie festgestellt, dass sich Hoteltabus verändert haben in der Zeit? Die Tabus in der Hotellerie haben sich eigentlich nicht verändert, weil, ich sage mal, Tabu von unserer Seite als Hotelier, jetzt als Gastgeber, das erste Tabu ist die Diskretion, die wir im Hause haben. Sprich, der Kunde ist bei uns zu Hause, möchte sich wie zu Hause fühlen und dafür müssen wir den entsprechenden Rahmen geben, dass er an einem sicheren Ort ist. Aha, und sicher also in Bezug auf die Diskretion auch. Aber heute mit der ganzen, das ist jetzt auch ein interessantes Thema, nämlich dass die Internetkommunikation, Sie kriegen ja viel von dem mit, was die hier machen. Ne? Also wenn Sie ja ordentliche Hacker beschäftigt haben, haben Sie ja beschäftigen würden, würde ja super viel aufdeckbar sein heute, mehr als früher. Das sicher, aber es gibt natürlich auch das Thema Datenschutz, was sicher ein großes Tabu darstellt. Ja, und wir natürlich auch gerade die Daten, also die Privatsphäre des Gastes schützen müssen. Mhm. Was ist denn, wo sind denn Grenzen von Tabus im Hotel, wo Sie das auch nicht mehr tolerieren? Wenn Gesetze gebrochen werden. Sagen Sie mal Beispiele aus Ihrer Praxis, sind Ihnen ja wahrscheinlich auch schon mal so grenzüberschreitende Situationen vorgekommen? Grenzüberschreitende Situationen wäre zum Beispiel, wenn Gäste ganz offensichtlich kriminelle Taten vornehmen, zum Beispiel mit Drogen handeln oder Ein Umbringen zum Beispiel. Oder, gut, dieses Thema ist mir zum Glück in meiner Laufbahn noch nicht begegnet, aber nehmen wir zum Beispiel Kinderprostitution, also einfach grobe Tabus gebrochen werden. Was machen Sie denn dann? Ist Ihnen das schon mal passiert, dass Sie da einschreiten mussten? Also im Fall des Drogendeliktes ja. Sprich, man nimmt dann Kontakt zur Polizei auf und die regeln das dann für Sie? Die regeln das dann praktisch, weil der Hotelier kann sich auch nicht als Polizist aufspielen. Praktisch nur als, ich beschreibe es mal als Herbergsvater, der dafür sorgt, dass im Hotel die Ruhe herrscht, die anderen Gäste auch haben möchten. Was ist denn, es ist ja noch eine andere beliebte Droge, ist ja das Saufen. Was ist denn mit dem Saufen? Ja, ist ja in Deutschland eine legale Droge, wenn man so will. Ja, und ich meine, so betrachtet, wir schenken ja den Alkohol aus. Ja, in dem Fall ist es nur wichtig, dass natürlich da auch gewisse Limits eingehalten werden. Ja, also mit möglichst. Was machen denn, wenn sich aber dazu knallt? Ist die Frage, wie weit es geht. Das heißt, wenn er sich selbst damit schon gefährdet oder auch die allgemeine Ruhe stört, wird nichts mehr ausgeschenkt. Also dann machen Sie, okay. Mhm. Und was ist denn, mit dem Rauchen ist ja gelungen, ein neues Tabu einzuführen. Ist hier raucherfreie Zone? Absolut. Ah, also, Wie? Ich bin der einzige lebende Deutsche, der Raucher noch verteidigt. Ich finde, ich bin immer nicht Raucher gewesen, aber Raucher werden heute in einer Weise diskriminiert. Sie können heute über Raucher Dinge sagen. Wenn Sie über Tiere sagen, kommt der Tierschutzverein. Aber über Raucher können Sie alles sagen. Wenn ich die alle draußen stehen sehe, zittert und so weiter, ja. Also, ich verstehe das überhaupt nicht, ja. Also, zum Beispiel in Köln. In Köln, da ist ja, glaube ich, jetzt auch verboten, überhaupt Raucherzimmer drin zu haben, ja. Also man müsste doch, also theoretisch in der freien Marktwirtschaft wäre es doch denkbar, dass man sagt, also da steht dann draußen drauf Raucherlokal und da gehen eben nur Raucher rein, ja. Wenn es, wenn wir in Köln in einer Oase wären und wir hätten nur ein Restaurant, ja, dann bin ich auch dafür, in diesem einen Restaurant rauchfrei, damit der arme Nichtraucher irgendwie so. Aber wir sind ja keine Oase, wir haben 2 bis 3 Restaurants in Köln und da könnte man ja wenigstens eins warm halten, damit der Raucher hat ja sowieso eine schlechte Durchblutung der Beine und der Hände, ja. Und dann steht er da draußen. Mir tut das als Mediziner einfach leid. Wunderbar, ein herrliches Tabu. Ich möchte mich bei Ihnen beiden bedanken. Nächste Musik und die Nachrichten folgen und dann geht's hier weiter in der Takostraße im Seminarishotel. Herzlichen Dank. Ich wäre es mit einem tobenden Applaus für die Beteiligten. Praktika braucht viel Platz für Neues. Deshalb geht es satte 40% auf Öfen, Leuchten, Möbel, Teppiche und Fliesen. 40%! Aber nur bis Samstag. Praktika, hier spricht der Preis. Blöder alter Dorfkrufti. Das sagst du nicht nochmal. 100-mal. Was läuft denn da? Das neue Super Illo Kinderkino. Diese Woche auf DVD Spuk aus der Gruft. Mit Benjamin Sadler und Matthias Schweighöfer. Ab Donnerstag für nur 2,99 € in ihrer Super Illo. Weil Verrückte nie genug bekommen können, hat Mediamarkt heute den 40-Zoll LED-TV von Toshiba mit einer 102 cm Bildschirmdiagonale, eingebautem WLAN und HDTV-Empfänger für Kabel und Antenne sowie 4 HDMI-Anschlüssen. Ab jetzt bei Mediamarkt für unglaubliche 399 Euro. Achten Sie heute auf unsere Werbung in Ihrer Tageszeitung. Mediamarkt, ich bin noch nicht blöd. Mmh, so. so viel Geschmack für so wenig Geld. Der King des Monats bei Burger King. Jetzt der Long Chicken mit zartem Hähnchenfleisch und knackigem Salat. Im King-Menü mit großer Portion King Pommes und großem Softdrink für nur 3,99. Aber nur für kurze Zeit. Burger King. Geschmack ist King. Noch kein Frühling in Sicht? Mit den tollen Frühlingsdeals bei H&M können Sie sich jetzt schon darauf einstimmen. Mit ausgewählten Damenblazern für 20 Euro, Hosen für Damen, Herren und Kinder für 15 und Leggings für Kinder für 5 Euro. Aber nur für kurze Zeit. Bis bald bei H&M. Radio 1 Nachrichten. Mit Alexandra Nestmann. Die Regierungen der 27 EU-Länder wollen heute erneut versuchen, sich auf den Haushalt für die Union für die nächsten 7 Jahre zu einigen. Im Kern geht es darum, ob die Mitgliedsländer mehr Geld nach Brüssel überweisen und wofür das ausgegeben wird. Vor allem Großbritannien, aber auch andere Nettozahler drängen auf eine Verringerung der Ausgaben. Die EU-Kommission, das Parlament und wirtschaftsschwächere Länder wollen den EU-Etat erhöhen. Bundesbildungsministerin Schawan ist jetzt auch mit Rücktrittsforderungen aus der Regierungskoalition konfrontiert. Nach der Aberkennung ihres Doktortitels forderte Bayerns FDP-Fraktionschef Hacker sie zu Konsequenzen auf. Wer die Messlatte für andere hoch ansetze, müsse das auch für sich selbst tun, sagte Hacker im Deutschlandfunk. Im Fall zu Guttenberg hatte Schawan gesagt, sie schäme sich. Auch der Deutsche Hochschulverband legte Schawan den Rücktritt nahe. Sie sei die Repräsentantin der deutschen Wissenschaft, sagte Präsident Kempen. Er könne sich nicht vorstellen, dass sie als Ministerin einfach so weitermachen könne. Anlässlich ihres 8. Todestags wird in Berlin bei mehreren Veranstaltungen an die ermordete Hatan Sürücü erinnert. Die Deutsch-Türkin war am 7. Februar 2005 im Alter von 23 Jahren von einem ihrer Brüder auf offener Straße erschossen worden, weil die Familie mit ihrem Lebensstil nicht einverstanden war. In Mexiko ist ein 9-jähriges Mädchen Mutter geworden. Das Kind war 8 Jahre alt, als es schwanger wurde. Bei dem Vater soll es sich um einen 17-jährigen handeln. Er ist auf der Flucht. Die Behörden ermitteln wegen Verdachts auf Kindesmissbrauch. Das waren die Radio 1 Nachrichten. Es ist gleich 10.32 Uhr und jetzt weiter mit Anja Bothe. Radio 1. Wetter. Heute bleibt es wolkig mit kurzen Auflockerungen. Dazu sind einzelne Schneeregenschauer möglich bei maximal 1 bis 4 Grad. Nachts bedeckt, gebietsweise etwas Schneefall mit Glätte, Tiefstwerte minus 1 bis minus 4 Grad. Auch Gefrieren von Nässe ist in der Nacht möglich. Morgen zunächst etwas, ab dem Nachmittag vermehrt, meist aber nur leichter Schneefall mit Glättegefahr und morgen die Höchstwerte zwischen 0 und 3 Grad. Verkehr. Auf Radio 1 A19 Berlin Richtung Rostock zwischen dem Dreieck Wittstock-Dosse und Wittstock gab es einen Unfall mit einem LKW. Der Standstreifen ist blockiert. A100 Richtung Neukölln zwischen Messedamm und dem Dreieck Funkturm ist die rechte Spur wegen Straßenschäden gesperrt. A115 Avus Richtung Berlin. Im Dreieck Funkturm ist die Tangente in Richtung Wedding immer noch blockiert. Der Grund sind Fahrbahnerneuerungen und es staut sich auf den Umfahrungsstraßen. Berlin-Mitte auf dem Mühlendamm geht es an der Kreuzung Stralauer Straße in Richtung Potsdamer Platz nur zweispurig voran. Der Grund sind Straßenschäden. Bis heute Mittag müssen Sie noch mit Behinderungen rechnen. Und Blitzer gibt es. Die stehen auf dem nördlichen Berliner Ring zwischen Dreieck Havelland und Oberkrämer in Pritzwalkhöhe Friedhof und in Potsdam auf der Nute-Schnellstraße in Richtung Potsdam-Höhe Sterncenter. Ihre Verkehrs- und Blitzermeldung unter 0331 70 99 888. Radio 1 wünscht gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Carmen Thomas. Lost in the Milky Way, smile you can't see. Ein interessantes Tabu ist, dass wenn Gruppen zusammenkommen und die Plätze kosten nichts, setzen sich die Leute nie in die erste Reihe, weil da irgendwie draufsteht, Tabu, hier darfst du dich nicht hinsitzen, hier sitzt nur der Oberbürgermeister, der noch kommen könnte. Und Leute, die viel bezahlen müssen, die wollen immer in der ersten Reihe sitzen. Ein ganz eigenartiges Phänomen. Und auch wenn ich Leute sage, ich würde eigentlich gerne mal bei so einer Sendung mitmachen. Und diese Spontanität, sich einzulassen, gehört ja auch richtig Mut dazu, sowas sich zu trauen. Gott sei Dank sind mir hier zwei Mutige direkt in die Arme gelaufen, beziehungsweise wollten gerade weglaufen, aber ich habe sie daran gehindert, dass sie mir 5 Minuten von ihrem Lebensweg schenken. Wer sind Sie? Andrea Krebs. Wo kommen Sie her? Ich bin geboren in Schleswig-Holstein, aber lebe seit 10 Jahren in Berlin. Aha, und Sie? Marion Becker. Mhm. Ich komme aus Bochum und ich kenne Sie. Ich bin im Grunde mit Ihnen im Radio groß geworden. Wie schön, das ist ja wunderbar. Haben Sie denn noch irgendein Tabuthema dann von Hallo Ü-Wagen von früher im Kopf oder eher nur so eine grobe Wolke, da war mal was? Ja, nee, meine Mutter hat das immer gehört und es war immer anders Radio und sie waren immer, also es war, kam Thomas im Radio, das war immer klar. An eins der Themen kann ich mich da jetzt nicht mehr erinnern. Mhm. Gibt es denn so ein Thema, wo Sie heute denken, das wäre eigentlich mal lohnend zu besprechen, weil Menschen sich da schwer tun, ohne den Vorwand einer Sendung darüber zu sprechen? Das war ja sozusagen eine der Hauptmarken von Hallo Ü-Wagen, dass wir Vorwände geschaffen haben, über Themen zu sprechen, die man alleine nicht ansprechen durfte. Zum Beispiel der Umgang mit der eigenen Leiche. Denken ja alle, oh, hat sie was, wenn sie das anfangen. Wenn sie sagen, habe ich im Radio gehört, was kann man alles mit meiner Leiche tun? Dann dürfen sie ja darüber reden, ohne dass sie innere Tabus berühren. Gibt es so ein Thema, wo Sie heute denken, das müsste mal thematisiert werden? Also ich frage mich gerade, wenn Sie das so fragen, ob es überhaupt noch Tabuthemen gibt, ob nicht alles schon längst thematisiert wurde. Also auch in einem Ausmaß, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob man das überhaupt möchte. Also das heißt, Sie haben das Gefühl, dass so eine Schrankenlosigkeit eingesetzt hat? Im Grunde ja. Sehnen Sie sich manchmal nach solchen Schranken? Naja, ich denke, es ist wichtig, dass viele Themen, die auch im Laufe der letzten Jahrzehnte thematisiert wurden, dass die auch thematisiert wurden. Aber ich denke, das ist in einem Ausmaß mittlerweile geschehen, wo man einen Einblick ins Privatleben von Menschen bekommt, den man eigentlich nicht haben möchte. Also Sie meinen zum Beispiel diese Nachmittagstalkshows, wo Leute einfach öffentlich preisgeben, wo es eben besser für sich zu Hause behalten würden? Also ich denke, das ist so ein Format, eins dieser Formate, ja. Ja. Meinen Sie das oder meinen Sie was ganz anderes? Ich weiß nicht, es hat auch mit neuen Medien zu tun und so weiter. Es wird im Grunde einfach ganz, ganz viel in die Öffentlichkeit gestellt, von dem man meint, dass es wichtig ist. Und man muss sich fragen, ob wirklich jeder Mensch davon wissen sollte. Wie zum Beispiel? Ja, diese Twitter-Blogs und sowas zum Beispiel. Also eben halt alles, was über YouTube und Twitter und Facebook und sonst sowas, wo ich irgendwie denke, eigentlich, ich würde mich persönlich irgendwie eher schämen. Wenn zum Beispiel was in der Internet... Wenn die Leute irgendwie jetzt dazu animiert werden, wirklich irgendwie, ich saß jetzt gerade beim Frühstück im XYZ und habe da irgendwie ein Marmeladenbrötchen gegessen und das ist mir irgendwie vom Tisch gefallen und dummerweise wie immer irgendwie Murphy's Law, die Marmelade ist auf dem Fußboden gelandet. Wen um alles in der Welt interessiert das? Wirklich. Also Sie meinen jetzt gar nicht irgendwie sexuelle Überschreitungen oder so, sondern dieses Alltägliche, meinen Sie, ja? Ja. Sie auch? Ja, genau. Also im Grunde geht es ums Privatleben, was eigentlich, es müssen keine schlimmen Dinge sein, die im Privatleben passieren, sondern einfach nur das Privatleben, was das eigene Privatleben ist und im Grunde die anderen Menschen doch eigentlich nur langweilt. Also es geht um das Phänomen Privatheit wieder etwas zu tabuieren und genau. Diese Grenzenlosigkeit zu durchschauen, weil was für Folgen daraus kommen? Wenn das weiter sinkt, was sind die Folgen davon? Ich finde zum Beispiel zum Teil Mobbing, also auch wenn man sich anguckt, wie Jugendliche oder Schüler teilweise ja auch sich auf so einer Plattform wie Facebook auch gegenseitig das Leben schwer machen. Und mein Neffe auch immer sagt, ja von wegen hier komm, mach doch mal und so weiter, sage ich, nein, mache ich definitiv nicht. Und wie da Kinder und auch teilweise Eltern sich einschalten auf dieser Plattform und sich einmischen in das Leben von anderen, das finde ich echt tragisch im Prinzip. Aha, also das heißt, es ist ein neues Kommunikationstabu, das dahin gehört, Respekt und sozusagen private Grenzen wieder zu achten? Im Grunde ja. Also ich bin selber ein Fan von neuen Medien, aber ich denke, man muss eben auch schon lernen, damit umzugehen und die Dinge bei sich zu behalten, die auch zu einem selber gehören. Wie könnte das denn gelingen, dass das wiederhergestellt würde? Tja, gute Frage. Da unterhalten sich ja viele Menschen drüber, wie das gelingen könnte. Mhm. Das denken Sie? Keine Idee dazu. Ich glaube, das ist... Vielleicht habe ich ja einen schlauen Neben und sitzen, wer das weiß. Bitte stellen Sie sich selbst vor. Ja, mein Name ist Hartmut Schröder. Ich bin Hochschullehrer an der Europa-Universität in Frankfurt-Oder und beschäftige mich als Linguist, also als Sprachwissenschaftler mit Tabus. Habe vor 20 Jahren mit der Thematik angefangen und so als Fazit kann ich heute vielleicht sagen, ich weiß noch immer nicht, womit wir es bei dem Phänomen eigentlich zu tun haben. Na, das ist ja ermutigend. 20 Jahre gegen 2 Stunden oder 3 Stunden hier. Was ist denn doch die Quintessenz, was Sie herausgefunden haben? Ja, aus der Distanz und als Wissenschaftler muss ich die Dinge ja erstmal deskriptiv beschreibend sehen, unterscheide ich erstmal ganz grundlegend zwischen Handlungstabus und Sprachtabus oder Kommunikationstabus. Das wird heute ziemlich oft vermischt. Das, was wir so in Polynesien haben, wo das Konzept herkommt, waren eigentlich nur Handlungstabus. Dort sagen Sie mal ein Handlungstabu, damit Leute wissen, was Sie meinen. Ja, man durfte bestimmte Dinge nicht essen, bestimmte Früchte, die waren tabu. Ja. Weshalb waren die da tabu? Die waren geschützt, ja. Es gibt zwei Gründe, die man dafür anführt. Der wichtigste Grund, gerade im polynesischen Kontext, ist wahrscheinlich so eine Herrschaftsfunktion des Tabus. Das waren also Dinge, die für die Häuptlinge, für die Schamanen reserviert waren. Achso, da wollten die nicht, dass der Pöbel da auch von frisst. Ja, ein anderer Grund, der hört sich etwas besser an, ist so eine Art natürliche Ökologie, dass bestimmte Dinge auch geschützt werden müssen und darum nicht allen zugänglich sind. Es gab ganze Inseln, Regionen, die tabuisiert waren, die man nicht betreten durfte. Warum durfte man die nicht betreten? Ja, auch das können Sie wieder mit beiden Argumentationen versuchen zu verstehen. Also einmal diese Herrschaftsfunktion, dass da vielleicht etwas gemacht wurde, was außerhalb der Öffentlichkeit sein sollte. Oder vielleicht auch diese ökologische Funktion, ja, dass bestimmte Inseln mal für ein paar Jahre geschützt werden mussten. So ein Tabu konnte aber nur jemand aufstellen. Und das ist wieder interessant, wenn wir es mit heute vergleichen, der ganz viel, wir würden modern sagen, Charisma hat. Damals sagte man Mana, das war so eine Überstrahlung. Ausstrahlung, ja. Und der brauchte auch eine gewisse Stärke, um das durchzusetzen. Aus der Ethnologie und auch aus der Religionswissenschaft gibt es ganz viele Beispiele dafür, dass diejenigen, die dieses Mana hatten, wenn sie dann älter wurden, das Mana auch wieder verloren haben. Und die wurden dann selber tabu, wurden dann auch meistens getötet. Prima, ja. Und es setzte sich ein neuer Opinion Leader, würden wir sagen, ja, durch, ja, der dann wieder starkes Mana hatte. Gibt es eigentlich bei uns auch Handlungstabus? Es gibt bei uns auch eine ganze Menge an Handlungstabus. Ja. Handlungstabus, das ist immer wieder ein weiteres Problem, verwechseln wir oft mit Verboten. Ja, wir haben jetzt heute Morgen schon über Inzest gesprochen. Inzest ist natürlich schon ein Tabu, aber es ist ja auch gesetzlich geregelt, dass diese Handlung nicht gestattet ist. Und am Beispiel des Inzest-Tabus sieht man den Zusammenhang vielleicht auch ganz deutlich, dass es durch Gesetz geschützt ist. Dann wird es ein Verbot. Und dann ist es ein Verbot, ja. Wenn es nur ein Tabu wäre, dann wäre es so etwas, was sozusagen von sich aus funktioniert, ja. Also unausgesprochen. Unausgesprochen, beziehungsweise wir müssen noch weitergehen. Bei einem Tabu darf ich gar nicht über das Verbot an sich sprechen. Das heißt, ich darf es überhaupt nicht thematisieren, nicht in Frage stellen. Ist das so wie Eltern, die zum Beispiel Kinder haben und dann sagen die Kinder, nein, meine Eltern, da wurde nie über Sexualität gesprochen. Und Eltern sagen, ja, die Kinder haben nie danach gefragt, weil das Tabu so im Raum war, dass die Kinder das vor den Eltern verstanden haben, dass sie das nicht wollten? Ja, das ist damit zu vergleichen. Oder nehmen Sie einen Fall aus der frühkindlichen Erziehung. Die Kinder sind nackt, berühren ihre Genitalien. Und was sagen die Eltern? Pfui, macht man nicht, gehört sich nicht. Es wird also nicht ein Verbot aufgelegt, sondern das Kind wird praktisch selber tabuisiert, zu einem Tabu gemacht, ja. Weiß auch nicht, welche Strafen da drohen. Bei einem Verbot weiß ich ja immer, wenn ich hier falsch parke, kostet 15 Euro, ich kann mich also rational verhalten. Wenn ich hier etwas, vielleicht in dieser Sendung, Komisches, Unanständiges mache. Wenn Sie das wie die Kinder machen würden, dann würden alle sagen, jetzt die Polizei, der Mann hier macht Sachen. Ich nicht wissen, was ist jetzt die Geldstrafe, gibt es eine Gefängnisstrafe oder wie gehen Sie mit mir um, mögen mich meine Angehörigen noch? Ja? Das ist einfach unberechenbar. Und darum greift ein Tabu auch viel, viel tiefer und sichert im Vorfeld praktisch auch diese Verbote dann ab. Deshalb bei dem Inzest-Tabu ist es, glaube ich, ganz klar, dass man es eben in beiden Bereichen angesiedelt hat. Sowohl in der juristischen Branche als auch in dieser Branche des Tabus. Was für Handlungstabus? Zählen Sie mal ein paar auf, die es heute noch gibt. Ja, es gibt viele Handlungstabus, gerade im Zwischenmenschlichen. Ja. Es ist ja so, dass wir durch Gesetz können wir nicht alles regeln. Ja. Das heißt, wir können zum Beispiel, wenn man an so ein Phänomen wie Mobbing denkt, ja, da versucht man ja heute, das auch gesetzlich zu regeln. Ja. Trotzdem, vor 20 Jahren, als man das so noch nicht kannte oder nicht das Wort kannte, das ist ja auch wieder nur ein Wort, gab es das Phänomen in ähnlicher Weise. Ja. Heute, eine sich demokratisch verstehende Gesellschaft versucht das natürlich zu regulieren. Ich denke aber, dass es so im zwischenmenschlichen Bereich ganz viele unausgesprochene Dinge gibt, ja, zum Beispiel in einer Beziehung, ja, dass man sich zum Beispiel treu ist, ja, in bestimmten Kontexten, in anderen Kontexten gibt es Menschen, die das nicht so sehen, ja, das ist auch klar, dass wir zum Beispiel ehrlich zueinander sind, auch das ist nicht unbedingt jetzt gesetzlich einklagbar, ja, Sie können jetzt wegen einer Lüge nicht unbedingt bezichtigt werden und in vielen Handlungsbereichen selbst in dem, wo ich zugehöre, Hochschule und Wissenschaft, gibt es eben auch Dinge, die tabuisiert sind. Denken Sie jetzt mal ganz aktuell an diese ganzen Plagiatsaffären und Plagiat an sich ist auch schon verboten. Ja, das ist ja ein Tatbestand. Darüber kann man auch sprechen. Aber es gibt so andere Dinge. Ja, wie geht man mit fremden Gedanken gut um, wenn es nicht so Wort für Wort ist? Ja, darf man das nutzen? Muss man das, was man irgendwo gehört hat, immer in der Quelle auch angeben? Ich gehe davon aus, in jedem Bereich gesellschaftlichen Handelns gibt es so etwas. Was sagen Sie denn zu dem, was die Damen hier angesprochen haben? Das war ja super wichtig, zu sagen, gibt es die Möglichkeit, Tabus wieder einzuführen? Gibt es historische Belege für solche Prozesse? Ja, das gibt es ja. Tabus sind einem unglaublich schnellen Wandel unterworfen. Also bestimmte Tabus, andere sind da ein bisschen langlebiger. Aber wir haben heute gerade eine Zeit, wo die Sehnsucht nach Tabus, glaube ich, schon ziemlich deutlich ist. Es ist ja auch keineswegs so, dass dadurch, dass alles thematisiert wird in den Medien, etwas enttabuisiert ist. Es ist ja eigentlich nur einmal angesprochen worden. Und ob sich dann was ändert, ist eine ganz andere Sache. Das heißt, Tabubruch ist eine Kunst. Und dazu braucht man vor allem Sprache. Und das, was Sie hier machen, ist eben ja auch die Kunst des Tabubrechens, ohne jemanden dabei zu verletzen, ohne jemandem weh zu tun. Und das finde ich eben so unglaublich wichtig auch, wenn wir Tabus als etwas Grundlegendes, immer Wiederkehrendes im zwischenmenschlichen Bereich sehen, dann hat auch jeder das Recht auf seine Tabus. Das heißt, im Umgang mit anderen plädiere ich eben für eine ganz starke Achtsamkeit. Achtsamkeit ist für mich da die Kategorie, die am besten greift. Was ist denn Ihr Lieblingstabu? Mein Lieblingstabu als Linguist sind Sprachtabus. Und Lieblingsbeispiel? Mein Lieblingsbeispiel ist aus der historischen Sprachforschung. Das sind Sprachen, die sogenannte Frauensprachen entwickelt haben. Und Sprachen, die bei dem Tod einer Person jedes Wort, was an den Namen dieser Person erinnert, ausradieren. Das heißt, dieses Wort ist dann... Ich verstehe Sie gerade nicht. Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie heißen Carmen. Ja? Ja. Und könnte ich mir glatt vorstellen. Und wir drehen das Ganze jetzt mal um. Ihr Partner, Ihre Partnerin würde Sie ja gerne mit dem Namen anreden. In den Sprachen, wo man exklusive Sprachen entwickelt hat, also eine Männer- und eine Frauensprache, da darf der Partner den Namen des anderen gar nicht wissen, beziehungsweise nicht aussprechen. Weil das ist so ein Konzept, man nennt das Wortmagie, das ist Angst, mit Angst verbunden, ja. Wenn eben in diesen Sprachen, das sind sibirische Sprachen hauptsächlich, auf die ich mich hier beziehe, wenn in dieser Sprache die Frau den Namen des Mannes ausspricht, hat er zum Beispiel Pech bei der Jagd, ja, oder es kann ihm im Krieg etwas passieren. Das heißt, gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße, kennen Sie auch, ja. Sprache ist immer auch Macht. Und einen Namen zu wissen und den anzuwenden, ist auch Macht. Also das sind für mich so die exotischsten Bereiche. Interessant, was es da für schräge Sachen gibt. Ne? Wie heißen Sie nochmal? Marion Becker. Was machen Sie im richtigen Leben? Beruflich? Ja. Ich bin Lehrerin. Und Sie? Ich arbeite mit Langzeitarbeitslosen in verschiedenen Beschäftigungsprojekten. Ein wunderbares Tabuthema. Könnte ich ja die ganze Sendung mit Ihnen beiden füllen. Ich danke Ihnen sehr herzlich und freue mich sehr, dass Sie sich von Ihrem Lebensweg haben abhalten lassen und so wichtige Gedanken beigefügt haben. Vielen Dank. Gerne. Einen schönen Tag. Danke. Und jetzt machen wir Musik. Amerikanische Surfkultur, Foto- und Filmausstellung in Berlin. Patrick Trefz und Jim Donovan sind Ikonen der Surfkultur. Trefz, geboren in Düsseldorf, lebt in Santa Cruz, Kalifornien und ist einer der begehrtesten Fotografen und Filmemacher im Surfbereich. Er schafft unter anderem großformatige Porträts und Stills. Jim Donovan ist Künstler im Sinne von Land Art. Kratzt er zum Beispiel riesige Ornamente in den Sand an einem Strand, die als solche erst aus großer Entfernung zu erkennen sind. Diese Strukturbilder überleben nur, wenn sie fotografiert werden. Und das werden sie, um in großen Zeitschriften wie Geo zu erscheinen. Heute um 18 Uhr wird die Ausstellung eröffnet, dann von Montag bis Samstag 15 bis 22 Uhr zu bewundern bei Langbrett in der Kastanienallee 44 in Berlin-Mitte. Der Eintritt ist frei. Werbung. Nichts wie hin, bevor es zu spät ist. Beim Wintersale im Designer-Outlet Berlin gibt's mehr als 100 deiner Lieblingsdesigner-Marken wie Fossil, Lacoste und Escada bis zu 70% günstiger als UVP. Designer-Outlet-Berlin.de, gleich hinter Spandau. Warum erstmal zu Penny? Weil wir Ihnen Fleischgenuss mit Qualitätsversprechen bieten. Neu und nur bei Penny. Fleisch von Mühlenhof. Zum Beispiel zartes Mühlenhof-Schweinefilet, DLG-prämiert. Diese Woche das Kilo für nur 6,99. Zum Mitschreiben für den Einkaufszettel Mühlenhof-Schweinefilet, das Kilo nur 6,99. Also, wer gerne frisch genießt und spart, der geht am besten erstmal zu Penny. Früher war alles ganz einfach. Benzin war Benzin und Diesel war Diesel. Und jetzt? Jetzt kommen die von Citroën und stellen die ganze Welt auf den Kopf. Diesel ist wie Benzin, Benzin wie Diesel. Kann mir das mal jemand erklären? Na klar, bei Citroën gibt es jetzt viele Pkw-Dieselmodelle zum Benzinerpreis. Da sparen Sie nicht nur beim Kauf bis zu 2.850 Euro, sondern jedes Mal beim Tanken. Bei allen teilnehmenden Händlern. Citroën. Kreativtechnologie. So muss Technik. Der 46 Zoll Philips Full HD LED TV mit 117 cm Bilddiagonale, Triple HD Tuner, CE Plus Slot, 100 Hertz und Energieeffizienzklasse A Plus für nur 555 Euro oder 18,50 Euro bei 30 Monatraten. Noch mehr Angebote im neuen Saturn Prospekt oder 12 Mal in Berlin bei Saturn. So muss Technik. Husten? Bronchoverde Hustenlöser. Stark gegen Husten. Nur einmal täglich. Bronchoverde Hustenlöser. Jetzt neu in Ihrer Apotheke. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Radio 1 vom RBB. Schlagzeilen. Neue Runde im Streit über EU-Finanzen. Rücktrittsforderungen an Chavan auch aus der FDP. Das Wetter wolkig und etwas Schneefall. Bis 4 Grad mehr dazu gleich. Nachrichten mit Alexandra Nestmann. Die Regierungen der 27 EU-Länder wollen heute erneut versuchen, sich auf den Haushalt für die Union für die nächsten 7 Jahre zu einigen. Im Kern geht es darum, ob die Mitgliedsländer mehr Geld nach Brüssel überweisen und wofür dieses ausgegeben wird. Kerstin Lohse. Die deutschen Zahlungen werden sich erhöhen, das wissen wir, sagte ein deutscher Regierungsvertreter im Vorfeld des Gipfels. Das sei als Teil europäischer Solidarität auch erforderlich. Deutschland will bei dem Gipfeltreffen für 3 Anliegen besonders eintreten. Das Budget soll eine klare Obergrenze haben. Die Ausgaben sollen stärker auf Wachstum und Beschäftigung sowie Zukunftsbereiche ausgerichtet werden. Und es soll eine faire Lastenteilung unter den Nettozahlern geben. Am Berliner Flughafen Tegel nimmt offenbar das Risiko von Unfällen zu. Nach der Kollision von zwei Passagiermaschinen beim Einparken wächst die Sorge um die Sicherheit. Wie erst jetzt bekannt wurde, waren vergangene Woche zwei Maschinen der Air Berlin bei einem Parkmanöver zusammengestoßen. Verletzt wurde dabei niemand. Miriam Keuter. Es war glücklicherweise nur ein Blechschaden. Die beiden Air Berlin-Maschinen waren Montag letzter Woche auf dem Vorfeld an den Flügelspitzen zusammengestoßen. Warum, ist noch unklar. Die Gefahr solcher Unfälle sei nicht kontrollierbar, sollten noch mehr Flüge nach Tegel kommen, sagte ein Pilot dem RBB. Man arbeite am absoluten Limit, mehr Flugverkehr sei unverantwortlich. Extrem ist laut Betriebsrat auch die Belastung beim Bodenpersonal. Der Krankenstand sei so hoch wie nie. Sicherheit zu garantieren, falle den Beschäftigten immer schwerer. Bundesbildungsministerin Schawan ist jetzt auch mit Rücktrittsforderungen aus der Regierungskoalition konfrontiert. Nach der Aberkennung ihres Doktortitels forderte Bayerns FDP-Fraktionschef Hacker sie zu Konsequenzen auf. Wer die Messlatte für andere hoch ansetze, müsse das auch für sich selbst tun, sagte Hacker im Deutschlandfunk. Im Fall zu Guttenberg hatte Schawan gesagt, sie schäme sich. Auch der Deutsche Hochschulverband legte Schawan den Rücktritt nahe. Sie sei die Repräsentantin der deutschen Wissenschaft, sagte Präsident Kempen. Er könne sich nicht vorstellen, dass sie als Ministerin einfach so weitermachen könne. 8 Jahre nach dem Mord an Hatun Sürücü wird heute in Berlin mit zahlreichen Veranstaltungen an die Deutsch-Türkin erinnert. Sie war im Februar 2005 von ihrem Bruder erschossen worden, um die vermeintliche Familienehre zu retten. Britta Notnagel. Hatun Sürücü war damals 23 Jahre alt. Sie stammte aus einer streng muslimischen Familie. Ihr Schicksal hatte eine Debatte über den Umgang mit solchen Verbrechen und die Unterdrückung von Frauen ausgelöst. Darüber will Berlins Innensenator Henkel heute mit Jugendlichen sprechen. Er und andere Politiker sowie Vertreter verschiedener Organisationen besuchen außerdem den Tatort in der Oberlandstraße in Tempelhof. Am Abend wollen die Berliner Grünen zum ersten Mal den Hatun Sürücü-Preis verleihen. Er geht an Menschen, die die Selbstständigkeit von Mädchen und jungen Frauen unterstützt haben. Die Musikerinnen der russischen Band Pussy Riot haben den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angerufen. Sie argumentieren, ihre Verurteilung verstoße gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Die drei Frauen waren 2012 zu 2 Jahren Haft verurteilt worden. Grund war ein Auftritt in einer Moskauer Kathedrale, bei dem sie den russischen Präsidenten Putin kritisiert hatten. 2 der Musikerinnen mussten ihre Strafe antreten. Die dritte konnte in einem Berufungsverfahren ihre Freilassung erreichen. Das waren die Radio 1 Nachrichten. Es ist 11:03 und jetzt weiter mit Anja Bothe. Radio 1. Wetter. Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg um 2 Grad. Heute bleibt es wolkig mit kurzen Auflockerungen. Dazu sind einzelne Schneeregenschauer möglich bei maximal 1 bis 4 Grad. Nachts bedeckt, gebietsweise etwas Schneefall mit Glätte. Tiefstwerte minus 1 bis minus 4 Grad. Auch Gefrieren von Nässe ist möglich. Und morgen zunächst etwas, ab dem Nachmittag dann vermehrt Schneefall mit Glättegefahr. Höchstwerte 0 bis 3 Grad. Verkehr. Auf Radio 1 A19 Berlin Richtung Rostock zwischen dem Dreieck Wittstock Dosse und Wittstock gab es einen Unfall mit einem LKW. Der Standstreifen ist immer noch blockiert. Zum Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Neukölln zwischen Messedamm und dem Dreieck Funkturm ist die rechte Spur wegen Straßenschäden gesperrt und es staut sich immer mal wieder. A115 Richtung Berlin im Dreieck Funkturm ist die Tangente in Richtung Wedding blockiert. Der Grund sind nach wie vor Fahrbahnerneuerungen. Und Mitte auf dem Mühlendamm geht es an der Kreuzung Stralauer Straße in Richtung Potsdamer Platz nur zweispurig voran. Der Grund sind Straßenschäden. Bis 12 Uhr müssen Sie noch mit Behinderungen rechnen. Blitzer haben wir auch. Die stehen auf der A12 Richtung Berlin in Höhe Briesenluch. A24 Richtung Hamburg zwischen Neuruppin und Herzsprung. In Buch in der Hobrechtsfelder Chaussee Höhe Försterei und Potsdam Nute-Schnellstraße in Richtung Potsdam. Ihre Verkehrs- und Blitzermeldung unter 0331 70 99 888. Radio 1 wünscht gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Carmen Thomas. Genug gestöhnt. Ich erinnere mich noch, als dieser Titel rauskam, und wenn man Französisch kann, heißt das ja, ich komme und gehe zwischen deine Schenkel, also eine richtige, und das zu Zeiten, als das Wort Orgasmus noch was galt, was Frauen gar nicht zu haben hatten. Also Helga hatte gerade, glaube ich, dafür gesorgt, dass man darüber überhaupt sprechen konnte. Wie berührt Sie als junge Frauen dieser Titel heute, wenn Sie den hören? Eigentlich, also mich nicht so sehr. Mhm. Haben Sie das Gefühl, der berührt ein Tabu, oder denken Sie, er ist eher alte Nummer? Beides ein bisschen. Also zum einen alte Nummer, ja. Zum anderen, da die Dame da sehr stöhnt. Fällt man auf. Weiß, sie hat sich nicht wehgetan. Ganz genau. Ja. Und ist Ihnen das unangenehm, wenn Sie sowas da hören, oder nicht? Nee, gar nicht. Also ich gehe mal zu den Älteren in der Bevölkerung hier, die sich ja vielleicht noch daran erinnern können. Sie sehen so aus, als ob Sie ungefähr mein Alter wären. Ja, können Sie sich an den Titel erinnern? Ja, unbedingt, ja. Wie war das damals, das zu hören? Eigentlich zunächst mal interessant, verblüffend. Ja, und ich wusste gar nicht, wie Frauen da klingen, ne? Nee, ja, ein bisschen schon. Aber dass es über die Musik kam, war schon spannend. Ja, und dann hat sich das festgesetzt, nicht, als Ohrwurm. Also hat sich dran gewöhnt. Kann jeder mitsingen heutzutage. Ja, das ist schön. Aber war es damals peinlich, das zu hören? Nö, fand ich nicht. Aha, Sie waren damals schon ein liberaler Mensch? Musikvariante zunächst. Ne? Aha. Und auf den Text achte ich eh nicht so viel, wenn ich das höre. Ja. Und ja. Haben Sie eine Veränderung mit diesem Titel? Wissen Sie, wann Sie den das erste Mal gehört haben könnten ungefähr? Kann ich mich überhaupt gar nicht dran erinnern, aber er ist natürlich sehr präsent immer noch, und ich vermute mal, dass ich ihn bewusst wahrgenommen habe, so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre so. Und das also so. Da konnten Sie schon sowas hören, Sie sehen noch so jung aus, wie alt waren Sie denn da? Nee, natürlich die Eltern auch, die haben ja auch immer Radio gehört, und da hat man den dann schon so bewusst wahrgenommen. Und also wir hatten, also ich speziell hatte kein verklemmtes Elternhaus, und von daher war der dann präsent, und man schmunzelte so als kleines Kind darüber. Aber hatten Sie denn eine Vorstellung, was da abging? Ist ja relativ eindeutig, oder? Ja, aber irgendwann muss man das ja mal erfahren. Und meistens lassen die Eltern die Kinder ja nicht zugucken. Also ist ja erstmal ein Tabu berührt, ne? Sicherlich, aber sicher gibt es so viele verklemmte Elternhäuser. Aber also ich konnte speziell auch mit meiner Mutter mal auch über solche Sachen reden. Und da wusste man schon eigentlich, was da so abläuft und was das für eine Bedeutung hatte. Gibt es denn Dinge, an die Sie sich erinnern, dass Sie unangenehm waren, sie zu hören? Fällt mir so speziell eigentlich nichts ein, nein. Mhm. Mhm. Fällt Ihnen was ein, was Sie unangenehm fanden? Im Zusammenhang mit der Musik? Nein, mit Tabus. Aktuell, ja. Ich rauche gern. Ach so, Sie sind eine von den vorhin angesprochenen armen Socken. Und Verjagten, ja, genau. Aha. Also das heißt, das ist ein sozusagen ein neues Tabu. Ah ja, das ist eine interessante Entwicklung, dass es da tatsächlich Dinge gibt, die so frisch und militant dann durchgesetzt werden. Ja, die Amerikaner müssen ja mal irgendjemand verfolgen, ne? Die machen ja immer ein Tabu, entweder die Blumenkinder oder die Raucher oder die Kommunisten oder die Säufer oder so. Vielleicht darf ich ja die nächsten beiden Gesprächspartner zu mir bitten. Herr Professor Walschenberger und Herrn Fjörn. Bitte stellen Sie sich selbst dem Publikum vor. Ja, ich heiße Peter Walschenberger, bin Professor an der Freien Universität Berlin, habe mich lange mit... Nachbar hier, ja? Eigentlich Nachbar, ja, oder auf dem eigenen Campus sozusagen, Heimspiel. Und habe mich, bin von Haus aus Psychologe, habe mich aber früh mit etwas befasst, was ich später dann Biopsychologie genannt habe. Und zwar deshalb, geht um das Wechselspiel von Körper und Seele und in unserem Zusammenhang wichtiger, und das interessiert mich auch mehr und mehr, ist sozusagen die anthropologische Fragestellung, dass der Mensch nämlich Kind der Natur ist einerseits und die längste Zeit unter natürlichen Bedingungen sein Leben gefristet hat, ein paar Millionen Jahre. Und nur ganz, ganz zum Schluss in die Zivilisation eingetreten ist, vor 10.000 Jahren, vor 5.000, je nachdem, was Sie jetzt für Kriterien anlegen, und dann aber auch Subjekt der Kultur wurde. Und heute haben wir ein Wechselspiel zwischen diesen grundlegenden Lebenstendenzen, den natürlichen Tendenzen, die in uns drin sind, Sexualität und andere Dinge sind da wichtige Grundfragen, und dem kulturellen Überbau. Und da ist natürlich die Frage, und die beschäftigt mich wirklich, ich bin kein Biologist und auch kein Kulturwissenschaftler im engeren Sinn, kein Gesellschaftstheoretiker im engeren Sinn, sondern ich bin eigentlich jemand, der versucht, Brücken zu bauen zwischen dieser Naturbetrachtung und dem Kulturellen. Was hat da das Tabu für eine Rolle? Wie? Welche Rolle hat da das Tabu? Das Tabu hat eine sehr interessante Rolle, weil es meistens dort passiert, wo etwas in die Biosphäre hineinreicht. Sagen Sie mal praktisch. Aber eben auch eine kulturelle Bedeutung hat. Wir hatten es schon mal heute diskutiert. Das Inzesttabu ist ein Paradebeispiel. Also, dass Eltern nicht mit Kindern schlafen sollen und die Geschwister nicht miteinander geschlechtlichen Verkehr haben sollen. Das macht unglaublichen Sinn und war in der Biologie, also vor dem Menschen schon, eine Zweckmäßigkeit, die darin lag, dass sexuelle Reproduktion ein Erfolgsmodell, sexuelle Vermehrung ein Erfolgsmodell schlechthin war. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Man kann sich durch Knospen vermehren und durch Parthenogenese, was alles so ist, bei niedrigeren Lebewesen. Die Sexualität hat sich deswegen durchgesetzt, weil die sehr unterschiedliche Nachkommen erzeugt. Und weil sie auch vermeidet, dass bestimmte genetische Probleme auftreten, wenn immer das gleiche Erbgut weitergegeben wird. Dann ist nämlich nur Mutation noch im Spiel, die Variation machen kann. Das sind so die naturwissenschaftlichen Hintergründe. Und die führen dann dazu, dass in allen Gesellschaften und übrigens auch bei Tieren es zu einer Inzestscheu kommt, die dann im Gesellschaftlichen als Tabu imponiert. Das heißt, die Gesellschaften entwickeln verschiedene Formen, sich dagegen zu stellen. Und der Kollege hat es ja schon erläutert. In unserer Zeit ist es dann auch strafrechtlich belegt, dass man also unterhalb der Cousinen ersten Grades nicht heiratet. In anderen Gesellschaften etwas anders, aber im Grunde ist es ähnlich. Aber es kommt ja immer mehr heraus, dass auch die Kriminologen untersucht haben, dass gerade in den Verwandtschaftsverhältnissen die sexuellen Übergriffe ja viel größer sind als die bösen schwarzen Männer, die von außen kommen. Das heißt, das Tabu ist ja offenbar brüchig, oder die Pharaonen haben ja gezielt untereinander geheiratet. Das ist immer so. Immer wo es menschelt, gibt es Ausnahmen. Bei dieses Pharaonentabu muss man ganz separat sehen. Das waren so wenige, die hatten gar keine anderen Chancen, weil sie ja heilig waren. Die konnten sich doch nicht mit dem Pöbel vermischen. Also mussten Schwester und Bruder heiraten und so weiter. Und daraus hat man, es ist sozusagen ein privilegiertes Tabu, nicht? Daraus hat man eine heilige Betrachtung gemacht und hat das sozusagen mit einem Heiligenschein umgeben. In unserer Zeit ist es ganz anders. Wenn man gebildet genug ist, und das wäre auch eine meiner Thesen, die ich gerne, meine Botschaften, die ich hier gerne rüberbringen will, wenn man sich richtig bildet, versteht man auch mehr von dem biopsychologischen Grundmechanismus, der beim Inzest wirkt. Nämlich ist es folgendermaßen, wenn Sie den Fall haben, dass ein Stiefvater in eine Familie kommt, wo eine Tochter gerade sozusagen anfängt zu pubertieren und sexuell reizvoll daherkommt, dann ist da häufig keine Bindung zwischen diesen beiden. Dort, wo keine Bindung ist oder aus anderen Gründen gibt es auch mal Eltern, die keine Bindung entwickeln. Das ist aber eher die Ausnahme als die Norm. Dort, wo keine Bindung entsteht, wirken die sexuellen Reize von heterosexuell veranlagten Menschen ungefiltert sozusagen aufeinander ein. Und dann kommt es auch in diesem sogenannten geschützten Raum zu Tabubrüchen. Dort, oder kann sich ja Bindung fragen, was ist zuerst da, die Henne oder das Ei? Es scheint ja auch Männer zu geben, die gezielt solche Verhältnisse suchen, damit sie sich an den jungen Kindern da vergreifen können. Ontogenetisch, also entwicklungspsychologisch, ist es ganz klar, was Henne und was Ei ist. Das erste System, was ausgeformt wird, ist ein Sicherheits- und Vertrauenssystem. Und dort, wo das eben nicht passiert, da entstehen dann bei Männern beispielsweise Individuen, die bindungsunfähig sind beispielsweise. Und da bleibt dann nur noch sozusagen der erotische Kitzel und die gehen dann in die Richtung auf Wanderschaft à la Caruso und so weiter. Caruso hat das auch gemacht? Wenn Sie auch immer nennen wollen, also so ein Erotiker. Ich dachte, der konnte singen. Ich dachte nur, dass der singen konnte. Ja, den gab es ja auch als, der wurde ja als Latin Lover oder so. Ja. Aber ich wollte eigentlich einen anderen Typen nennen. Helfen Sie mir mal kurz. Kann ich jetzt nicht. Schade. Ich nenne jetzt mal einen anderen, bitte kommen Sie mir ein bisschen näher. Ich stelle einfach den nächsten Gast hier nochmal mit vor. Beziehungsweise Sie tun das selber. Mein Name ist Guido Fjolka, ich arbeite am Coaching Center Berlin und an der European Leadership Academy und begleite Führungskräfte, vorrangig aus der Wirtschaft, da wir in Berlin sind, auch aus der Politik, in ihrem schwierigen Alltag. Ja, das ist ja was mir sehr vertraut ist. Wir sind ja da drin sozusagen Kollegen. Und was ist denn Tabus, die Sie in Unternehmen vermitteln, dass sie bedeutsam sein sollten und in die Kultur einfließen sollten? Ja, vielleicht sollte man differenzieren. Es gibt ja das Thema Tabu ist ja gebunden an eine bestimmte Kultur und wir finden auch in der Wirtschaft heute verschiedene Kulturzonen. So ist es ein großer Unterschied, ob Sie ein familiengeführtes mittelständisches Unternehmen haben oder Sie haben so ein Großunternehmen, so ein Großkonzern oder was wir auch glücklicherweise in Berlin viel haben, so ein Technologie-Start-up-Unternehmen mit jungen Leuten, die da neue Technologien entwickeln. Da gibt es schon große Unterschiede. Aha, welche? Zum Beispiel in Bezug auf Tabu? Sagen, bezogen auf das Tabu. Das Tabu kommt ja, das haben wir heute schon gehört, aus der Stammesgesellschaft. Jetzt kann man sagen, die nächsten Bezüge Stammesgesellschaft, Unternehmen ist vielleicht das Familienunternehmen mit dem Häuptling, den es da nach wie vor gibt. Und das ist die Zeit der Prämoderne, über die wir sprechen. In der Moderne gibt es das moderne Industrieunternehmen. Da hat man die Tabus schon ein Stück heruntergefahren oder ersetzt durch Gesetze und durch. Welches waren die Tabus in Familienunternehmen denn? Ich denke, dort gibt es eine feste Fügung der Älteren, der Gründer, des Unternehmers. Ich nehme mal Bezug auf das, was wir über die südpazifische Kultur gehört haben. Ich habe mich auch mal mit der hawaiianischen Kultur beschäftigt. Noch die Verschärfung zu dem, was wir vorhin gehört haben, ist: Der Schatten eines Häuptlings darf nicht auf einen Stammesangehörigen fallen. Dann ist er des Todes, nicht? Und er musste sich dann entsprechend retten. Und ich habe überlegt, gibt es das heute eigentlich auch noch in den Kulturen? Das Äquivalent wäre für mich, ein normaler Mitarbeiter stellt seinen Wagen auf den reservierten Parkplatz des Firmeninhabers zum Beispiel. Oder das, wie ich es wirklich mal erlebt habe, weil ich längere Zeit in Krankenhäusern gearbeitet habe, des Chefarztes. So, und das ist so. Todesurteil, ja. So, es gibt ja nicht unbedingt das Todesurteil, aber man muss mit erheblichen Pönalen rechnen, die dann. Also Bestrafungen, ja. Okay. Was sind denn Tabus in großen Konzernen? So, in Konzernen, wir haben so Tabus. Zonen vielleicht, würde ich die nennen. Eines ist durchaus Männer und Frauen, ja auch gerade sehr viel diskutiert, welche Rolle spielt, man muss genauer sagen, Weiblichkeit und Männlichkeit in der Führung von Unternehmen. Da gibt es eine Reihe von Dingen, die tabu sind. Eines wäre, ich würde auch sagen, in der Moderne nennen wir das nicht Tabus, sondern kollektive Annahmen und Glaubenssätze, so kollektiv vereinbarte Regeln, die wir haben. Wie heißen die? Und man kann sich ja mal fragen, dieses viel diskutierte Thema, wie viele Frauen gibt es denn in Aufsichtsräten und in Geschäftsführungen? Und wir wissen, die Prozentzahl ist da nicht ganz so groß. Mhm. Und eine aus meiner Erfahrung, aus vielen Gesprächen mit Führungskräften, gibt es so Bedenken, Ängste und Regeln, die Männer dazu bringen, diese Prozentzahl sozusagen klein zu halten. Nämlich? Das klingt dann so, wie wenn man eine übergroße Anzahl von Frauen in der Geschäftsführung hat, dann... Übergroße heißt schon 3 oder sowas, vielleicht ja? Vielleicht so etwas, werden wir nicht genug Durchsetzungsfähigkeit, Effektivität und Zielorientierung im Unternehmen durchführen, weil Weiblichkeit oder Frauen, die sehr weiblich sind, das vielleicht nicht abbilden. Aha, also Frauen können bestimmte machtpolitische Dinge nicht oder sind nicht so effektiv oder was ist die Unterstellung? Also wir können ja ein paar Männer hier mal fragen, was darüber denken, was ist denn das typisch Weibliche und wie funktioniert das in der Führung von Unternehmen zum Beispiel? Ich meine, wir haben ja ein lebendes Beispiel, Frau Merkel zum Beispiel, ne, die simst und die stellt sich nicht hin vor die Presse und macht da, wedelt da mit dem Schwanz, sondern hätte sie ja sowieso nicht. Genau. Deswegen wollte ich differenzieren. Man kann sich jetzt mal fragen, Frau Merkel, die ich persönlich sehr, sehr schätze und die einen sehr verantwortungsvollen Job hat hier in diesem Staate. Die aber anders führt. Ne? Und wie führt sie, weiblich oder männlich? Deswegen ist sie mehr mit dem weiblichen oder männlichen Prinzip. Was glauben Sie denn? Oder vielleicht mit beiden. Ich sage schon mit beiden. Ich sage aber auch, sie hat eine starke männliche Seite integriert, die sie auch einsetzt. Ja, weil sie eine Naturwissenschaftlerin ist und linkshirnig und so, ne? Aber sie macht eben völlig anders und das verwirrt ja auch, hat ja lange Zeit verwirrt, dass sie es so anders tut. Und da haben wir auch ein interessantes Phänomen. Es ist, das ist sicherlich auch ein Tabu, es ist Männern weniger erlaubt, Weiblichkeit zu zeigen. Ja? Weil sie dann gleich als schwul gelten? Ja, so, dann ist man Weichei oder man ist nicht durchsetzungsfähig, irgendwas. Emotionen zeigen für Männer. Das ist, ich habe viele Gespräche mit meinen Führungskräften, die ich begleite, wo die sagen, oh, das ist mir mal passiert, da sind mir so die Tränen gekommen, ich war irgendwie gerührt, das wird nicht unbedingt gerne genommen, ne? Mhm. Zum Beispiel. Ja, und für Frauen ist, ich zeige Männlichkeit, das heißt, sie ist tough. Toughness. Mhm. Dabei könnte man es ja einfach mit Plato halten, dass die Männer und die Frauen begreifen, dass sie nicht nur anders aussehen, sondern auch verschieden sind. Und erst wenn sie sich zusammentun als zwei Hälften balanciert, dass dann das andere und neue entstehen würde, wenn sie sich für ihre andere Seite nicht mehr hassen, sondern schätzen würden. Ne? Das wäre eine sehr integral umfassende Sichtweise, die man da hat, die sie dann in den modernen, ganz modernen oder postmodernen Unternehmen vielleicht finden. Also die jungen Leute in den Start-ups, da gibt es einen Unterschied. Was sind denn die in den Start-ups und in den IT-Bereichen, was sind denn da Tabus? Ich denke, da gibt es das Tabu, ein Tabu zu haben. Also man in den ganz postmodernen, in diesen postmodernen Kulturen geht es darum, dass alles möglich ist. Multiperspektivität, Toleranz, Diversity, das wird sozusagen hochgehalten. Und wenn sie dann daherkommen und sie sind sehr konventionell, dann ist das vielleicht zumindest nicht gewünscht, vielleicht sogar ein Tabu. Gibt es gewünschte Tabus, wo Sie sagen, das ist prima, dass es diese Tabus in Unternehmen gibt? Ja, Tabus haben sehr viel auch mit der Ausübung von Macht zu tun. Es gibt einige Regeln, die zum Schutze der Schwächeren dienen. Nicht? Also es gibt sicherlich noch Tabus, wie gehen Führungskräfte coram publico mit ihren Mitarbeitern um. Ich denke an die eine Geschichte, die letztes Jahr in Schäuble passiert ist, wo er vor laufender Kamera einen Mitarbeiter sehr stark kritisiert und das gab dann einen großen... Man macht andere Leute nicht vor anderen zur Sau. Zum Beispiel, wobei man auch verstehen muss, das kann natürlich in Stresssituationen oder wenn sich jemand da nicht wohlfühlt passieren, aber es sollte nicht die Regel werden. Mhm. Gibt es noch was? Ja, gut. Was ist mit Sexualität in der Firma? Sollte das ein Tabu sein? Also Sexualität ist sicherlich ein großer Begriff und ich denke, es macht Sinn, wenn sexuelle Handlungen nicht im Büroumfeld ausgeübt werden, während andere zuschauen oder solche Dinge. Das würde, die Frage ist, wie würde das zur Produktivität zutragen? Aber sonst hätten Sie nichts. Also nur, dass andere nicht zuschauen dürfen. Nein, das geht sicherlich noch weiter. Ich habe diesen Aspekt jetzt nicht, ich will den nicht voll ausleuchten. Vielleicht eine Sache, die ich wichtig finde in dieser Diskussion, die wir haben, wie sollen sich denn Männer Frauen gegenüber bewegen? Ich denke, man muss unterscheiden, ob es sich hier um einen Übergriff aus einer, vielleicht intendiert aus einer Machtposition heraus handelt oder jemand sich verliebt hat. Also solche Geschichten höre ich viel in meinen Coachings. Da gibt es echte emotionale Verliebtheit und die drückt sich auch aus. Und das sollte man vielleicht weniger verurteilen als jetzt diese anderen Dinge. Ja, ja, wobei es ja macht ja erotisch. Und deshalb kann ja auch sein, dass zum Beispiel diese Übertragungsverliebtheiten an diese Papis und Mamis dann da stattfinden, sodass es gar nicht um den Menschen wirklich geht, sondern um die Position. Das ist ja eine ganz schwierige Vermischung unter Umständen, oder? Ja, da schaue ich direkt zu unserem Gesprächspartner. Das hat einen psychologisch-sozialen Hintergrund natürlich. Das sehen Sie zu einfach. Macht, wenn Sie sagen Macht erotisch, dann ist das richtig. Die Frauen wollen, wenn ich das jetzt mal sehr, sehr pointiert zusammenfasse, ein gesellschaftliches Erfolgsmodell, während die Männer eher jung und gebärfreudig bevorzugen. Ganz, ganz rudimentär jetzt gesprochen im Hintergrund. Ja, das ist natürlich nicht die bewusste Artikulation eines partnerschaftlichen und vor allem rational durchdachten Prozess. Greifen. Aber es geht eben nicht nur, da wird nicht der Machtfaktor vom Menschen abgekoppelt, sondern hässliche Männer, ältere hässliche Männer haben relativ oft jüngere, schöne Frauen. Das ist nun mal so. Und, aber wenn die Klomann wären oder irgendwas Unwichtiges wären, dann hätten die auch keine schönen jungen Frauen. Dann wäre das nicht der Fall, weil eben Frauen haben eine völlig andere Evolution. Die haben wie wir sagen, eine viel höhere parentale Investition. Das heißt, pro Nachkommen müssen sie sehr viel mehr aufwenden. Also die tragen die Kinder aus und so weiter, können höchstens 20 Kinder kriegen, de facto höchstens 10 oder 5. Männer können im Grunde unbeschränkt viele Nachkommen kriegen. Das hat alles sehr verkürzt dazu geführt, dass völlig andere erotische Tendenzen und auch Werbestrategien und auch Verfügbarkeiten auf dem Werbemarkt da sind und dass Frauen eher nachhaltig denken in der Richtung und differenziert im gesamten sozial-emotionalen Bereich und die Männer eher oberflächlich und manchmal auch sprachlich inkompetent, also zum Beispiel im Sexismus, die sind schlichtweg still, aber die leiden genauso darunter, dass sie nicht mehr mit den Frauen einfach flirten können. Das würden sie gerne tun, aber ist heutzutage ein Tabu. Riesenthema, verbal, aber verbal ist jetzt erstmal das jetzt Nachrichten und Verkehrshinweise und dann auch Musik ist. Vielen Dank Ihnen beiden. Ja. Vielleicht einen tobenden Applaus für den beiden. Ja, vielen Dank. Werbung. Nichts wie hin, bevor es zu spät ist. Beim Wintersale im Designer-Outlet Berlin gibt's mehr als 100 deiner Lieblingsdesignermarken wie Fossil, Lacoste und Escada bis zu 70% günstiger als UVP. Designer-Outlet-Berlin.de, gleich hinter Spandau. Warum erstmal zu Penny? Weil wir Ihnen Fleischgenuss mit Qualitätsversprechen bieten. Neu und nur bei Penny. Fleisch von Mühlenhof. Zum Beispiel zartes Mühlenhof Schweinefilet. DLG prämiert. Diese Woche das Kilo für nur 6,99. Zum Mitschreiben für den Einkaufszettel Mühlenhof Schweinefilet. Das Kilo nur 6,99. Also, wer gerne frisch genießt und spart, der geht am besten erstmal zu Penny. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie... Ein bisschen schneller, bitte. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie... Sorry, noch ein bisschen schneller. Ich kann nicht mehr, ich habe so starke Halsschmerzen. Dann nimm doch schnell Dobendan-Dolo. Dobendan-Dolo? Danke. Dobendan-Strepsils-Dolo mit Zweifachwirkung. Der eine Wirkstoff stoppt den Schmerz, der andere bekämpft Erreger. Siehste? Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Noch kein Frühling in Sicht? Mit den tollen Frühlingsdeals bei H&M können Sie sich jetzt schon darauf einstimmen. Mit ausgewählten Damenblazern für 20 Euro, Hosen für Damen, Herren und Kinder für 15 und Leggings für Kinder für 5 Euro. Aber nur für kurze Zeit. Bis bald bei H&M. Jetzt probieren bei Burger King den frisch gegrillten Big King für nur 1,99. Burger King. Geschmack ist King. Radio 1. Nachrichten. Um 11.30 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Die Regierungen der 27 EU-Länder wollen heute erneut versuchen, sich auf den Haushalt für die Union für die nächsten 7 Jahre zu einigen. Dabei geht es im Kern darum, ob die Mitgliedsländer mehr Geld nach Brüssel überweisen und wofür dieses ausgegeben wird. Vor allem Großbritannien, aber auch andere Geberländer drängen auf eine Verringerung der Ausgaben. Die EU-Kommission, das Parlament und wirtschaftsschwächere Länder wollen den EU-Haushalt dagegen erhöhen. Bundesbildungsministerin Schawan ist jetzt auch mit Rücktrittsforderungen aus der Regierungskoalition konfrontiert. Nach der Aberkennung ihres Doktortitels forderte Bayerns FDP-Fraktionschef Hacker sie zu Konsequenzen auf. Wer die Messlatte für andere hochsetze, müsse dies auch für sich selbst tun, sagte Hacker im Deutschlandfunk. Hacker bezog sich dabei auf Äußerungen Schawans in der Plagiatsaffäre um den früheren Verteidigungsminister zu Guttenberg. Damals hatte die Ministerin gesagt, sie schäme sich für den Minister. Die Staatsanwaltschaft Berlin wird demnächst Anklage gegen den SPD-Abgeordneten Rainer Michael Lehmann erheben. Die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Urkundenfälschung und des Betruges seien abgeschlossen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Eine Bank hatte im November 2011 gegen Lehmann Anzeige wegen Betruges erstattet. Um einen Überziehungskredit zu erhalten, soll er falsche Angaben über sein Einkommen gemacht haben. In Mexiko ist ein 9-jähriges Mädchen Mutter geworden. Das Kind war 8 Jahre alt, als es schwanger wurde. Bei dem Vater soll es sich um einen 17-Jährigen handeln. Er ist auf der Flucht. Die Behörden ermitteln wegen des Verdachtes auf Kindesmissbrauch. Die Radio 1 Nachrichten um 11 Uhr und gleich 32 Minuten. Weiter mit Anja Bothe. Radio 1. Wetter. Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg um 2 Grad. Heute bleibt es wolkig mit kurzen Auflockerungen. Dazu sind einzelne Schneeregenschauer möglich bei maximal 1 bis 4 Grad. Nachts bedeckt, gebietsweise etwas Schneefall mit Glätte. Tiefstwerte minus 1 bis minus 4 Grad. Morgen zunächst etwas, ab dem Nachmittag dann vermehrt, meist aber nur leichter Schneefall mit Glättegefahr. Höchstwerte 0 bis 3 Grad. Verkehr. Auf Radio 1 A19 Berlin Richtung Rostock zwischen dem Dreieck Wittstock-Dosse und Wittstock kommt es zu Behinderungen durch Bergungsarbeiten. Die rechte Spur ist gesperrt. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Neukölln zwischen Messedamm und dem Dreieck Funkturm. Sperrung der rechten Spur wegen Straßenschäden. A115 AWUS Richtung Berlin im Dreieck Funkturm ist die Tangente in Richtung Wedding blockiert. Der Grund sind nach wie vor Fahrbahnerneuerungen. Und Berlin Mitte Gruner Straße im Tunnel Alexanderplatz staut es sich. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Damit sind wir bei den Blitzern. Die stehen auf der A12 Richtung Berlin in Höhe Briesenluch, auf dem nördlichen Berliner Ring zwischen Dreieck-Havelland und Oberkrämer, in Pritzwalk Höhe Friedhof, in Buch-Hobrichtsfelder Chaussee Höhe Försterei. Ihre Verkehrs- und Blitzermeldung weiterhin gern unter 0331 70 99 888. Radio 1 wünscht gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Carmen Thomas. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, are gonna walk all over you. Are you ready, boo? Start walking. Darf ich Sie kurz vorstellen? Wer sind Sie? Mein Name ist Lisa Keimburg. Wenn Sie das Thema, als Sie das Thema Tabu gehört haben, haben Sie da spontan gedacht, das interessiert mich oder eher so? Das ist sehr spannend. Vor allen Dingen bin ich sehr gespannt darauf, wie Sie jetzt auch im weiteren Verlauf in der Live-Sendung über Tabus sprechen. Denn Sie wissen nicht, wie Ihre Gesprächspartner reagieren und Sie müssen wiederum darauf reagieren und das spannend machen für die Zuhörer. Und das aha, das ist ja ein interessanter Aspekt. Das heißt, die Lebendigkeit, mit der die Moderatorin reagieren muss, ist ein Teil Tabubruch, weil ja normalerweise in Sendungen ganz oft sowas vorgekaspert ist. Und Sie merken gerade, dass Spannung dadurch erzeugt wird, dass dauernd Tabus berührt werden könnten und der elegante Umgang damit offenbar gelernt werden könnte. Definitiv. Wie reagiert das Publikum auch auf Sie, wenn es angesprochen wird auf ein Thema, was eigentlich unangenehm berührt, und gibt dann Antwort? Gibt es denn ein Tabu, wo Sie denken, hoffentlich spricht sie mich da nicht drauf an? Spontan fällt mir nichts ein, aber ich würde glauben, dass Ihnen was einfallen würde, wie Sie mich in Verlegenheit bringen könnten mit einem Radiomikrofon vor der Nase. Das stimmt, aber wissen Sie was, das würde ich nie tun. Das ist das Nette an mir. Aber es würde mich interessieren, ob es ein Tabu gibt, wo Sie sagen, das ist aber sehr gut, dass es das gibt. Ein schönes und schützendes Tabu. Naja, es wurde eben angesprochen, dass es Tabus gibt, die Schwächere schützen sollen. Und gerade, glaube ich, im Arbeitsumfeld ist es sehr wichtig bei Hierarchien, dass jemand, der in einer Machtposition ist, nicht, wie es ihm gerade beliebt, umgehen kann mit seinen Angestellten. Ja, oder dieses Schwächere könnte ja auch sein, dass man eben nicht jemand sagt, ach, hast du den Arm ab, das ist ja toll, immer, sieht aber komisch aus, ne? Sondern dass auch da eine Achtsamkeit im Umgang mit Behinderungen oder Verletzungen, dass es da sowas Größeres gibt. Tabus zu achten hat auch was mit respektvollem Umgang miteinander zu tun, auf jeden Fall. Es ist wahrscheinlich beides. Es ist ein respektloser Umgang, da wo es zum Machterhalt eingesetzt wird, und das Respekterzeugende, in dem Tabus geachtet werden. Ne? Ja, richtig. Spannend, ne? Als Sie gehört haben, dass Sie heute hier hinkommen, was haben Sie denn da gedacht? Ich habe mir das erste Mal Gedanken richtig über Tabus gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin, und habe unterschieden im privaten Bereich. Da gibt es ja auch eine Menge Tabus, die man gerade so familiär hat. Das war eigentlich mein erster Gedanke, wo man sagt, darüber spricht man nicht, das ist ein Tabu. Wunderbarer Satz, ne? Markierung eines Tabus ist, man spricht nicht darüber. Worüber spricht man denn nicht? In der Familie jetzt, naja, zum Beispiel, können Familienangelegenheiten sein, die mal sehr unangenehm in der Familie waren. Das kann auf Generationen zurückgehen und das wird nicht angesprochen. Also was zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, wenn sich in der Familie jemand umgebracht hat. Ein Suizid, ne? Ein Suizid, und man weiß nicht richtig weshalb, weil es damals auch schon totgeschwiegen wurde, dann wird da auch die kommenden Generationen nicht rüber gesprochen und das ist ein Tabu. Stimmt, Fehlgeburten sind ein Tabu, ne? Frühe Kindstote sind ein Tabu, Kinder, die nicht mal einen Namen hatten oder so. Ne? Alles, was man vielleicht nicht versteht und was man sich auch nicht richtig erklären kann und wo man auch keinen positiven Sinn drin sieht. Das wird dann verdrängt und oft auch mit Tabu überschrieben, könnte ich mir vorstellen. Also es ist auch was Ängstigendes damit verbunden ist. Auf jeden Fall, etwas Verunsicherndes. Und wie heißen Sie? Jacqueline Lorenz. Und was sind Sie vom Beruf? Ich bin Journalistin, Lokaljournalistin hier Steglitz-Zehlendorf. Gibt es denn in Ihrer Redaktion Tabus, wo Sie sagen, wird auf keinen Fall darüber berichtet? Ja, das gibt es auch. Dürfen Sie das auch sagen? Ich kann es umschreiben, wenn es den Bezirk betrifft und wenn es irgendjemanden schaden würde wirklich und der sich nicht wehren kann, dann ist das ein Tabu, das anzugreifen. Das ist in der Presse heute nicht immer so und oft wird auch dann nochmal raufgehauen, aber das ist für uns und auch gerade für mich immer ein Standpunkt, dass ich sage, man muss den anderen auch zu Wort kommen lassen. Es ist für mich ein Tabu, jemanden zu verreißen, ohne dass er seine Meinung oder seine Stellung auch darlegen kann. Also das gerade aus der Mode kommende Grundprinzip von Journalismus, höre immer auch die andere Seite, ja? Ja, bin ich vielleicht unmodern, finde ich aber nicht so sehr toll. Also immer raufzuhauen, ja, sondern berücksichtige das lieber. Also heißt, ist es heute ein Tabu, nicht draufzuhauen? Genau das. Ist ja interessant, ne? Dass man sicher, also auch in Redaktion teilweise beliebter ist, wenn man sagt, das ist ein ganz harter Hund und der hakt immer wieder nach und zieht es dann noch ein bisschen mehr ins Negative. Das ist, glaube ich, schon ein Trend, der nicht so gut ist. Könnte das eine Antwort auf die Liebedienerei der 50er und 60er Jahre sein, wo jeder, der ein, jeder, der ein Amt hatte, automatisch schon deshalb nett war, weil er ein Amt hatte. Und heute ist jeder automatisch ein Idiot, weil er ein Amt hat. Das mag sein, weil ja Extreme immer mit Extremen beantwortet werden. Und jetzt sind wir auf der Seite halt. Das mag durchaus so. Pendelschlacht der Geschichte sozusagen. Ja. Interessant. Ja, vielen Dank für den Aspekt. Wie wär's denn mit einem publikumstosenden Applaus? Vielleicht darf ich die nächsten beiden Damen zu mir bitten. Weil rein zufällig habe ich noch eine Kollegin in Vorrat. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon kennen. Kennen Sie sich schon? Nein? Dann stellt sich die Kollegin jetzt freiwillig vor. Mein Name ist Ines Kappert und ich arbeite für die Taz und bin da verantwortlich für die Leitartikel. Aha, also das heißt, Leitartikel sind das Plätze, die oft Tabus berühren? Nein, also nicht gesondert. Nein, das sind einfach sozusagen, das ist das Schaufenster, wo die Zeitung zeigt, was sie in der Lage ist, an diesem Tag zu denken. Wie lange sind Sie schon im Beruf? Als Journalistin arbeite ich seit 5 Jahren und davor war ich an der Uni, habe promoviert Literaturwissenschaften und habe mehr im Bereich Kultur gearbeitet. Ah, also das heißt, Sie müssen nicht sich künstlich am Kopf kratzen, um sich zu erinnern, weil das alles noch relativ frisch ist. Erinnern Sie sich, dass Sie mal selbst so ein Gespür hatten, wo Sie dachten, jetzt greift die Zeitung ein echtes Tabu auf? Naja, das jüngste Beispiel, wir hatten es auch schon angesprochen bei meinen Kollegen, also bei meinen Vorrednern, das Sexismus-Tabu. Also ich finde ja, dass Frau Himmelreich es gelungen ist, ein sehr wichtiges Tabu anzusprechen, nämlich der alltägliche Sexismus. Und dass es in dem Zusammenhang gelungen ist, dass tatsächlich das Verhalten des Mannes in den Fokus geriet und nicht das Verhalten der Frau. Und was wir auch in der Taz, was mir auch sehr wichtig war, dass eben männliche Leitartikler sich dazu äußern, wo das Tabu sozusagen, das Geschlechterfragen immer Frauensache ist und sprechen dann eben auch Kolleginnen sich dazu äußern und eben nicht die Edelfedern, die männlichen Edelfedern, dass dieses Tabu durchbrochen wurde und es da eben auch Kritik an Herrn Brüderle von männlicher Seite gab. Und ich glaube, dann kann sich was bewegen. Also wenn Herr Brüderle Spott erfährt von männlicher Seite, sei es nun von Seiten der Journalisten oder sei es nun von jemandem wie Herrn Geißler, also männlichen Autoritäten, dann, glaube ich, wird es für ihn peinlich, sich so zu verhalten. Und dann wird der alltägliche Sexismus einfach schwieriger durchzuführen, durchzuhalten. Und das würde ich sehr begrüßen. Also das heißt, die Schubladisierung in Geschlechter macht eigentlich, unterläuft das Tabu. Das heißt, wenn nur die Frauen sich beschweren, ist das eine Entwertung, während das jetzt heiliger ist, wenn die Männer da mitmischen. Genau, also wenn die Geschlechterdifferenz überwunden wird. Also ich glaube, dass Emanzipation darin besteht oder dann stattfindet, wenn Geschlechterdifferenz nicht mehr an Wichtigkeit verliert, wenn man aufhört, in die Männer, die Frauen zu kategorisieren und tatsächlich eben Kritik übt. Und wenn ein Mann sich, in dem Fall ein Machtträger, sich eben unprofessionell verhält und seine Macht auf eine unflätige Art und Weise ausnutzt, dann ist das kritikwürdig. Und dann sollte es egal sein, ob es sich nun um eine Leitartiklerin oder einen Leitartikler handelt, dann geht es halt darum, das zu kritisieren und Freiräume für die Betroffenen zu schaffen. Wir haben natürlich die Taz eingeladen, weil wir sagen, das ist eine Zeitung, die unter anderem von Leuten gelesen wird, die gerne an Tabus kratzen. Oder ist das falsch? Ach, das nehme ich als Kompliment gerne entgegen. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen skeptischer. Also uns selbst gegenüber, ob wir wirklich noch so enttabuisieren. Also ob die Taz... Aber historisch? Historisch würde ich Ihnen recht geben. Ich glaube, aktuell können wir das gar nicht so sehr für uns in Anspruch nehmen. Erinnern Sie sich denn historisch, was so Sachen waren, wo die Taz für hervorragend von den Sie Ihnen nahestehenden unterstrichen wurde? Naja gut, ich meine, die ganze gesamte Diskussion um Anti-Atomkraft war natürlich eine Enttabuisierung, eine ganz, ganz wichtige, die auch also bis heute ja nachwirkt. Das war ein wichtiges Tabu. Wir haben die ganze Thematik sexueller Missbrauch auch natürlich auch im innerhalb der Linken, sogenannten Reformschulen, da war die Taz auch wichtig, sich diese Frage vorzulegen. Also eben in Bezug auf die Kirchen, aber eben auch in Bezug auf ein bestimmtes linkes Milieu. Das denke ich, also Odenwaldschule. Odenwaldschule, genau. Ich denke, das war ein wichtiger Tabubruch. Was war noch ein wichtiger Tabubruch, der mir jetzt spannend... Sie haben ja die Grünen überhaupt erst salonfähig gemacht, ne? Ja, oder die Grünen haben... ja völlig tabuiert. Als das anfing, war das ja eine Tabugruppe. Genau, also die Taz wurde ja gegründet, um sozusagen eine Gegenöffentlichkeit präsent zu machen, und zwar täglich präsent zu machen und eben auch einem Massenpublikum vorzustellen. Also die unterschiedlichen Bewegungen wollten ihre Zeitung haben, die wollten sich gespiegelt haben. Sie wurden in den damals sogenannten bürgerlichen Medien eben nicht gespiegelt oder diffamiert, Stichwort Bildzeitung. Aber ich denke, das ist heute nicht mehr so. Also auch über Anti-Atomkraft berichtet auch die Süddeutsche Zeitung qualitativ hochwertig. Also diese Enttabuisierung führt ja auch dazu, dass eine breitere, also einfach mehr gesellschaftliche Akteure sich der Thematik annehmen und dann eben ihre Perspektive eintragen. Also die Taz hat Türen geöffnet, das glaube ich sicher, aber die sind jetzt auch offen. Also über Atomkraft wird auf einem breiten Niveau diskutiert. Und also wird breit diskutiert auf einem hohen Niveau, wollte ich sagen. Und Sexismus, da geben wir uns jetzt Mühe. Ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt im Moment, ist Islamophobie. Ich glaube, dass das wird sozusagen als zeitgenössische Form des Rassismus noch weitgehend unterschätzt. Da arbeiten wir gerade dran. Das ist mir persönlich auch sehr wichtig. Zeitungen haben ja unterschiedliche Tabus, wenn Sie die anderen Zeitungen so angucken. Wie unterscheiden Sie zum Beispiel Zeitungen, die stärker Tabus brechen und welche, die stärker für Tabusbewahrung da sind? Können Sie das noch sagen auf dem Markt? Naja gut, also ich meine die Bild-Zeitung beispielsweise, um jetzt mal das mit dem Boulevard anzusprechen, die lebt natürlich davon, von der harten Schlagzeile, wo man denkt, es wäre ein Tabu gebrochen. Ja, das bringt Verkaufszahlen. Jetzt rassistische oder sexistische Schlagzeilen zu machen, verkauft sich gut, ist aber kein Tabubruch, auch wenn es erstmal so daherkommt. Deswegen muss man, glaube ich, noch mal genauer gucken. Mhm. Ich finde... Hat die FAZ zum Beispiel andere Tabus als die Taz? Ja gut, sie werden... das ist auch unterschiedlich. Also das Feuilleton schießt immer gegen den politischen Teil. Das ist vielleicht eine professionelle Sicht, aber im Feuilleton der FAZ werden sehr viele konservative Gewissheiten in Frage gestellt. Wenn Sie sich die Leitartikel auf der Seite 1 angucken, dann ist das aber streng auf Linie. Ja? Mhm. Da gibt es aber ein Spannungsverhältnis innerhalb der Zeitung. Auch die FAS, die angegliederte, ist deutlich liberaler als jetzt die Meinungsseiten der FAZ unter der Woche. Also da, ich glaube, da gibt es eben auch Ambivalenzen und man... Also das heißt, es gibt Tabus innerhalb der Redaktion sogar. Es gibt, genau. Aber genau. Es gibt ja auch Listen, wo Zeitungen sagen, so darüber wird nicht berichtet. Was könnte da zum Beispiel draufstehen? Ich kenne diese Listen ehrlich gesagt nicht, weil ich in Sie Zeitung haben auch arbeite. Eine. Nee, wir haben auch. Wir haben eine, Sie kennen die Liste? Sollen Sie mir die zeigen? Nein, zeigen tue ich die nicht, gar nicht. Aber Sie können doch mal sagen, was sind im Journalismus Tabus? Naja, also was ein Tabu sein sollte, was bei der Taz auch ein Tabu ist, dass man zum Beispiel keine Geschenke annimmt. Ja? Also dass man den Geschenkkarton zu Weihnachten, die Weinkiste, ja, dass man die stehen lässt. Mhm. Das ist allerdings was, wo die Taz relativ, glaube ich, wenn ich auf irgendwelchen Empfängen bin, auf irgendwelche Weihnachtsfeiern eingeladen werde und dann eben die Weinkiste stehen lasse, bin ich die Einzige. Aha. Mehr oder weniger die Einzige. Also das fände ich ein sehr, sehr wichtiges Tabu, dass man eben als Journalist die Distanz wahrt. Es ist, bei uns wäre es jetzt zum Beispiel, es ist kein Tabu, aber es ist schon eine rote Linie, zum Beispiel für Atomkraft zu schreiben. Also ich fände es ganz lustig auf der Meinungsseite, weil das wäre mal was anderes. Aber das ginge eigentlich nicht. Also das heißt, man muss schon, aber eigentlich nur noch als Witz. Fraktionszwang sozusagen. Da gibt es einen Fraktionszwang und ist natürlich auch für Atomfreunde nicht attraktiv, für die in der Taz zu schreiben. Und sie würden auch verlacht. Also das ist sicherlich was, wo wir einen blinden Fleck haben, wo wir sagen, ja okay, also das kann man nicht durchargumentieren. Die blinden Flecken werden jetzt noch etwas tiefer bedacht bei der nächsten Runde. Jetzt gibt es erst ein bisschen Musik und noch einen Tipp und die Nachrichten. Und danach geht's weiter hier von der Taku-Straße in Dahlem im Hotel Seminaris. Vielen Dank, Frau Kanzler. Radio 1. Der Tipp von Matthias Hanselmann. Allein unter Deutschen. Lesung und Buchvorstellung in der Volksbühne Berlin. Die Deutschen sind antisemitisch und rassistisch bis ins Mark. Das ist die Erkenntnis des Autors, der das Jewish Theater in New York leitet. Er ist auf und ab durch Deutschland gereist, hat mit Prominenten gesprochen, war bei Neonazis zu Gast, gab sich mal als Pole oder Jordanier aus und versuchte, seine Gesprächspartner mit naiven und provokanten Fragen aus der Reserve zu locken. Heute wird Tuvia Tenenbohm sich über seine Erkenntnisse und seine Recherchemethoden befragen lassen, auf einem Podium, das Kollege Jörg Thaddeus moderieren wird. Allein unter Deutschen, um 20 Uhr in der Volksbühne Berlin, Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte. Der Eintritt 8, ermäßigt 6 Euro. Werbung. Weil Verrückte nie genug bekommen können, hat Mediamarkt heute den 40 Zoll LED-TV von Toshiba mit einer 102 cm Bildschirmdiagonale, eingebautem WLAN und HDTV-Empfänger für Kabel und Antenne sowie 4 HDMI-Anschlüssen. Ab jetzt bei Mediamarkt für unglaubliche 399 Euro. Achten Sie heute auf unsere Werbung in Ihrer Tageszeitung. Mediamarkt, ich bin noch nicht blöd. Neu in der Hofpfisterei. Die Pfister Öko Vollkornsonne, das feine Vollkornbrot mit der kräftigen Kruste aus den Steinbacköfen der Hofpfisterei. Fein gemahlenes Öko-Dinkel- und Roggenvollkornmehl und gemahlene Öko-Sonnenblumenkerne verleihen der Pfister Öko Vollkornsonne ihren unverwechselbar milden Geschmack. Neu in der Hofpfisterei, die Pfister Öko Vollkornsonne. Noch kein Frühling in Sicht? Mit den tollen Frühlingsdeals bei H&M können Sie sich jetzt schon darauf einstimmen. Mit ausgewählten Damenblazern für 20 Euro, Hosen für Damen, Herren und Kinder für 15 und Leggings für Kinder für 5 Euro. Aber nur für kurze Zeit. Bis bald bei H&M. Wir Shell-Experten lieben den Winter. Deshalb prüfen wir die neue Shell V-Power Dieselformel unter extremen Bedingungen. Wenn man morgens los muss, ist es gut zu wissen, dass das Fahrzeug sicher startet. Shell V-Power Diesel hilft Ihnen dabei. Es wurde entwickelt für volle Leistung bis minus 30 Grad. Tanken Sie jetzt Shell V-Power Diesel. Shell V-Power Diesel, geprüft nach CFPP-Prüfnorm EN116. Und warme Socken nicht vergessen. Radio 1 vom RBB. Schlagzeilen. EU-Gipfel sucht Lösungen im Haushaltsstreit. Opposition in Tunesien ruft zu landesweiten Streiks auf. Und das Wetter meist wolkig und örtlich etwas Schneefall bis 4 Grad. I was crude, I was lewd, I was rude, I was... Radio 1 Nachrichten. Um 12 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Der Präsident des Europäischen Parlaments Schulz sieht kaum Chancen auf eine Einigung beim heute beginnenden EU-Haushaltsgipfel. Es sei schwer vorstellbar, dass sich die Mitgliedsländer auf die Finanzplanung bis 2020 einigen werden, sagte Schulz der ARD. Die Interessen der 27 Staaten liegen zu weit auseinander. In Brüssel unternehmen heute die EU-Staats- und Regierungschefs einen neuen Versuch, den Streit um den mehrjährigen EU-Haushalt beizulegen. Im November war ein Gipfel zu dem Thema gescheitert. Kerstin Lohse. Die deutschen Zahlungen werden sich erhöhen, das wissen wir, sagte ein deutscher Regierungsvertreter im Vorfeld des Gipfels. Das sei als Teil europäischer Solidarität auch erforderlich. Deutschland will bei dem Gipfeltreffen für drei Anliegen besonders eintreten. Das Budget soll eine klare Obergrenze haben. Die Ausgaben sollen stärker auf Wachstum und Beschäftigung sowie Zukunftsbereiche ausgerichtet werden. Und es soll eine faire Lastenteilung unter den Nettozahlern geben. Die Opposition in Tunesien hat für heute zu landesweiten Streiks aufgerufen. Hintergrund ist die Ermordung eines regierungskritischen Politikers. Der Oppositionsführer war gestern vor seinem Haus erschossen worden. Seine Anhänger machen Islamisten für die Tat verantwortlich. Bereits gestern hatten tausende Menschen gegen die von Islamisten dominierte Regierung protestiert. Der tunesische Ministerpräsident Jebali kündigte jetzt deren Auflösung und Neuwahlen an. Stefan Ehlert. Bis dahin soll eine Übergangsregierung die von Islamisten dominierte Koalition ersetzen. Damit reagierte Jebali auf schwere Proteste nach dem Mord an einem führenden Oppositionspolitiker. Choukri Belaid war gestern in Tunis erschossen worden. Anschließend kam es in mehreren Städten zu gewalttätigen Protesten, bei denen ein Polizist ums Leben kam. Die Oppositionelle Volksfront kündigte ihre Mitarbeit in der verfassungsgebenden Versammlung auf und rief zum Generalstreik auf. Viele Oppositionelle machen den Islamisten nahestehende Milizen für den Mord an Belaid verantwortlich. Amnesty International forderte eine unabhängige und unparteiliche Untersuchung der Todesumstände. Die Musikerinnen der russischen Band Pussy Riot haben den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angerufen. Ihre Verurteilung verstoße gegen die Europäische Menschenrechtskonvention, hieß es zur Begründung. Die drei Frauen waren im vergangenen Jahr zu 2 Jahren Haft verurteilt worden. Dies war mit ihrem Auftritt in einer Moskauer Kathedrale begründet worden, bei dem sie den russischen Präsidenten Putin kritisiert hatten. 2 der Musikerinnen mussten ihre Strafe antreten. Die dritte konnte in einem Berufungsverfahren ihre Freilassung erreichen. 8 Jahre nach dem Mord an Hatun Sürücü wird heute in Berlin mit zahlreichen Veranstaltungen an die Deutsch-Türkin erinnert. Sie war im Februar 2005 von ihrem Bruder erschossen worden, um die vermeintliche Familienehre zu retten. Britta Notnagel berichtet. Hatun Sürücü war damals 23 Jahre alt. Sie stammte aus einer streng muslimischen Familie. Ihr Schicksal hatte eine Debatte über den Umgang mit solchen Verbrechen und die Unterdrückung von Frauen ausgelöst. Darüber will Berlins Innensenator Henkel heute mit Jugendlichen sprechen. Er und andere Politiker sowie Vertreter verschiedener Organisationen besuchen außerdem den Tatort in der Oberlandstraße in Tempelhof. Am Abend wollen die Berliner Grünen zum ersten Mal den Hatun Sürücü-Preis verleihen. Er geht an Menschen, die Selbstständigkeit von Mädchen und jungen Frauen unterstützt haben. Und das waren die Radio 1 Nachrichten. Gleich 12 Uhr und 4 Minuten. Weiter mit Anja Bothe. Radio 1. Wetter. Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg um 2 Grad. Heute bleibt es wolkig mit kurzen Auflockerungen. Dazu sind einzelne Schneeregenschauer möglich bei maximal 1 bis 4 Grad. Nachts bedeckt, gebietsweise etwas Schneefall mit Glätte. Tiefstwerte minus 1 bis minus 4 Grad. Auch Gefrieren von Nässe ist möglich. Morgen zunächst etwas, ab dem Nachmittag vermehrt, meist aber nur leichter Schneefall mit Glättegefahr. Höchstwerte 0 bis 3 Grad. Verkehr. A19 Berlin Richtung Rostock. Zwischen dem Dreieck Wittstock-Dosse und Wittstock Behinderungen durch Bergungsarbeiten. Die rechte Spur ist gesperrt. A113 Zubringer Schönefeld statt auswärts. Zwischen Flughafen Schönefeld und Dreieck Waltersdorf besteht Gefahr durch einen defekten LKW. Der Standstreifen ist blockiert. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Neukölln. Zwischen Messedamm und Dreieck-Funkturm Sperrung der rechten Spur wegen Straßenschäden. Und A115 Avus Richtung Berlin. Im Dreieck-Funkturm ist die Tangente in Richtung Wedding blockiert. Der Grund sind nach wie vor Fahrbahnerneuerungen. Blitzer gibt's auch. Die stehen auf der A12 Richtung Berlin in Höhe Briesenloch. Auf dem nördlichen Berliner Ring zwischen Dreieck-Havelland und Oberkrämer. Und in Pritzwalk Höhe Friedhof. Ihre Verkehrs- und Blitzermeldung unter 0331 70 99 888. Radio 1 wünscht gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden. Mit Carmen Thomas. sexy motherfucker. We're all alone in a villa on the Riviera. Got some friends on the south side, in case you cared. Out of all of your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things so you'll be the most. It's when it comes to life, to be this man's wife, you got to be well educated on the subject of fights. I mean the prevention of. In other words, it's R.E.A., the meaning of this thing called love. Are you up on this? If so, then you can get up off a hug and a kiss. Come here, baby. You sexy motherfucker. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, cause it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blindfold gagged and bound. I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about love. Ja, war ein Titel. Was koppelt das aber wunderbar. Das war ein Titel, Mitteln ins Menschenleben. Ich weiß nicht, ob Sie das gut genug hören konnten, was der da gesungen hat. Schon ein bisschen. You sexy motherfucker. Das ist ja in der amerikanischen eine ganz üble Beschimpfung. Überhaupt gibt es ja Kulturen, wo das Schlimmste ist, wenn man Sexualität mit der Mutter androht. Das ist ja sozusagen wie so ein Vergewaltigungsding, das da kriegstechnisch eingeführt wird. Darf ich Sie fragen, wer Sie sind? Ich bin Cornelia van der Busch. Ich komme ursprünglich aus Essen, deswegen kenne ich diese Sendung auch sehr gut, aus alten Zeiten noch. Ja. Bin auch schon ein paar Mal da gewesen. Bin jetzt ein bisschen traurig, dass es hier so ein bisschen versteckt liegt und dass also nicht die Massen einfach so vorbeiströmen. Und das stimmt, das war immer. Dadurch hat das eine ganz andere Atmosphäre gemacht, ja, wenn da viele hundert oder auch tausend Leute davor gestanden haben. Das stimmt. Aber da braucht man viel Zeit und viel Geduld und Tradition, um das zu erreichen. Was ist denn ihr, als Sie von dem Thema heute gehört haben, was haben Sie denn da gedacht? Also ich habe da zuerst an die Sprachtabus gedacht, die jetzt eigentlich gerade auch wieder durch die Medien geistern. Mhm. Also zum Beispiel, dass man jetzt Kinderbücher redigiert und das Wort Neger und verschiedene Sachen eben aus der Sprache herausnimmt. Und ich frage, was noch? Außer Neger? Ja, was ist es denn noch gewesen? Also hauptsächlich war es ja jetzt Neger und dann ging es da in dem Gurkenkönig noch um das Wort Kumiori, also alles, was mit jüdischer Tradition zu tun hat. Und ich frage mich dann immer, also das ist natürlich eine wichtige Diskussion, aber ich frage mich, ob Wörter nicht vielleicht doch unschuldig sind und ob man nicht die Inhalte, die dahinter stecken, bekämpfen muss. Mhm. Das ist interessant. Haben Sie das Gefühl, dass Tabus in Ihrem Leben eine große Rolle spielen? Nein, eigentlich nicht. Also nicht, was mich tief berühren würde. So weit würde ich nicht gehen. Mhm. Wie ist das mit Ihnen? Haben Sie das Gefühl, dass Sie was mit Tabus richtig zu tun haben, ganz täglich? Ja, definitiv, weil in der Hotellerie gibt es sicherlich sehr viele Tabus, die auch so sein müssen. Zum Beispiel? Naja, also da, was vorhin schon mal angesprochen wurde, sei es männliche, weibliche Mitarbeiter, das Miteinander in jegliche Richtung. Natürlich, wenn man zusammenarbeitet und schon liiert ist vorher, dann ist das sicherlich eine andere Sache. Aber wenn es dazu kommt, ist es meistens immer ein Tabu. Mhm. Egal in welche Richtung, also egal, auch wenn diese Verliebtheit eine Rolle spielen sollte, ist, glaube ich, trotzdem immer ein Tabu. Mhm. Weil immer gibt es Vorurteile gegenüber dieser Situation. Ja, und auch der Angst vor Machtmissbrauch oder Beziehungsmissbrauch oder die kriegt jetzt mehr oder weniger, weil genau, die genau. Mit dem oder was, ne? Das spielt sicherlich auch Neid eine große Rolle, ja. Dass man vielleicht bevorzugt behandelt werden könnte und so weiter, ja. Also ich habe mal hier, mir erlaubt, gestern habe ich mal Leute gefragt, was die eigentlich alles tabu fänden, ne? Und ich kann das ja mal eben ganz kurz sagen, bevor ich die nächste Gesprächspartnerin mit einbeziehe. Da haben die Leute gesagt, also westliche Tabus sind zum Beispiel, es gibt gute und schlechte. Es gibt einen Pendelschlag der Geschichte. Und zum Beispiel mit der Nacktheit haben wir das richtig, die Größeren schon erlebt. Nämlich, dass früher in den 70er und 80er Jahren lagen die Leute völlig unbekleidet auf der Wiese und haben sich nichts mehr dabei gedacht. Das ist jetzt in Berlin, habe ich gehört, immer noch so, aber anderswo zum Beispiel nicht mehr. In Köln erleben sie das jetzt viel weniger. Aber sie erleben nackt Frauen, die nackt oberbusig am Strand lang gehen. Das kippt auch gerade wieder in die andere Richtung. Und dass Leute sagen, es gibt so einen Orientierungsverlust, wenn das wegfällt. Und dann gibt es aber verkleinerte Tabus, wie zum Beispiel Jungfräulichkeit, dass Menschen unehelich geboren werden, dass heute nicht mehr tragisch ist, geschieden zu sein, dass egaler ist, ob sie evangelisch oder katholisch sind. Der Urin ist ein verändertes Tabu, dass jemand eine Geliebte oder einen Geliebten hat, ist anders. Mit den Leichen verändert sich das eben auch. Und mit dem Geburt ist eine totale Tabuveränderung stattgefunden. Nämlich als ich jung war, da war das völlig unüblich, dass die Männer bei der Geburt dabei waren. Und heute können Männer sich praktisch nicht mehr erlauben, nicht bei der Geburt dabei zu sein, was ich auch sehr gut finde, weil die Sendung, die ich damals darüber gemacht habe, entstand daraus, dass ich erlebt habe, wie furchtbar mit Frauen, die ungeschützt alleine dem Personal ausgeliefert sein können. Ich war hier in Berlin als Krankenschwester verkleidet in einer Klinik und habe zugeguckt, wie die Leute da mit einer Kreisenden umgegangen sind. Da habe ich gedacht, wenn der Mann der größte Depp der Welt wäre, wenn sie einen Zeugen gehabt hätte, hätten sie das nicht gemacht, weil ich war verkleidet und konnte nicht sagen, ihr Arschlöcher, was macht ihr da? Ne? Schrecklich. Ja, also das sind Veränderte. Es gibt noch welche Fremdberührung. Ist schön, dass es das gibt. Ne? Das heißt, sie können über die Straße gehen, ohne dass jemand angrapschen darf, ist eigentlich gut. Aber es gibt auch Tabus, die ganz unbesprochen sind. Und hier sitzt eine Expertin neben Ihnen, die sich da in besonderer Weise liebevollst drum gekümmert hat. Bitte stellen Sie sich auch vor. Danke. Mein Name ist Petra Wagner und ich bin Filmemacherin. Ich schreibe und inszeniere Filme und habe insofern das Privileg, dass ich mich um Tabus besonders kümmern muss, weil letztendlich sind jedes Thema, was den Stoff für meine Geschichten ausmacht. Sagen Sie mal ein paar Beispiele. Worüber haben Sie Filme gemacht, wo Sie sich bewusst waren, das berührt jetzt ein fettes Tabu? Ganz bewusst war ich mir zum ersten Mal bei meinem letzten Film, Herbstkind. Der wurde jetzt im Herbst auch ausgestrahlt. Und der berührt das Thema, dass eine Frau nach einer Geburt ihres Kindes, ihres ersehnten Kindes, eine glückliche Frau in einer glücklichen Partnerschaft, dass die in eine Depression verfällt, dass die ihr Kind... Wochenbettdepression. Genau, diese postpartale Depression heißt es, oder habe ich das auch gelernt. Und als mir das Thema angeboten wurde, habe ich erst auch mal einen Moment geschluckt. Also ich bin selber dreifache Mutter und empfinde es als ein ungeheures Glück, Kinder zu haben. Und es berührte auch in mir ein Tabu, plötzlich zu überlegen, ich mache eine Geschichte über eine Frau, die ihr Kind nicht lieben kann, die auch eine furchtbare Scham wahrscheinlich dabei empfinden muss. Und so ist es auch. Also die Scham ist, glaube ich, das Größte, dass man nicht funktioniert, dass man aus der Reihe tanzt, dass man nicht so ist, wie alle anderen es von einem erwarten. Und das fand ich dann auch ungeheuer spannend, auch für mich selber, mich diesem Thema anzunähern und zu schauen. Ein wunderbar gemachter Film. Ich habe ihn freiwillig angeguckt, obwohl ich das Thema ja erstmal so anhört, dass man denkt, abends muss ich sowas nicht haben. Aber er war so wunderbar gemacht, dass ich sagen kann, ich war fasziniert. Und Sie bringen ein ganz wichtiges Thema auf, nämlich wie nah gehören Tabu und Scham zusammen. Ich glaube auch, dass das wirklich, wirklich ganz nah beisammen liegt. Also wenn ein Tabu berührt, also es gibt gewiss auch Tabus, wo man irgendwie sagt, ja, habe ich gar nichts mehr zu tun. Aber wenn man das Tabu bei sich selber auch nachspürt, dann ist die Scham einfach sofort da in dem Moment, wo man diese Grenze überschreitet. Also wenn man achtsam damit umgeht. Also das fand ich einen ganz tollen Begriff, den ich auch heute hier mehrfach gehört habe. Ja, es gibt ja dann auch die Art des Fremdschämens. Also zum Beispiel gestern hat mir jemand ein Thema angesprochen, nämlich das Thema Sodomie. Also Unzucht mit Tieren, wo es ja so eine Art Fremdschämen auch für geben könnte, weil wenn das ist ja was völlig Unbesprochenes, dass es sowas, aber alle wissen, machen Witze darüber, dass es offenbar sowas gibt, dass das auch kulturabhängig zu sein scheint. Das ist ja was ganz Interessantes, ne? Dass da Fremdschämen auch geht. Fremdschämen geht in vielen Bereichen. Fremdschämen kommt, glaube ich, immer eher mit Ekel zusammen. Würde ich jetzt mal so ad hoc denken. Sind Scham und Ekel Indikatoren für Tabus? Würde ich erst mal so denken, ja. Also das heißt, ich spüre körperlich, sagt mir mein Körper, jetzt bist du an der Grenze. Absolut. Das ist doch ein spannender Aspekt, oder? Ja. Würde ich denken. Das würde ja an Professor Walschenburger anknüpfen, nämlich dass so viel Tier im Menschen ist. Das heißt, wir haben noch tierische Instinkte, wo wir dann spüren, dass hier Grenzen erreicht sind. Ich glaube, auch in bestimmten Situationen sollte man eher auf dieses Bauchgefühl, also auf dieses Gefühl, was kommt jetzt? Angst, Scham, Ekel. Und damit sollte man umgehen. Also das sensibilisiert einen ja auch. Sie haben ja noch eine dritte Dimension jetzt eingeführt. Die Angst ist auch ein Zeichen von Tabubruch, ne? Würde ich denken, absolut. So eins der größten. Ja. Und Ihre anderen Filme, was waren denn das für welche? Zum Beispiel, ich würde jetzt gerne noch auf eins, weil das auch heute mehrfach angesprochen wurde, dieser Missbrauch. Das ist ein Thema, wo ich mich momentan mit beschäftige, einen Film, den ich im Herbst drehen werde und wo ich das Buch gerade geschrieben habe. Da zerbricht eine Ehe, weil eine Frau einfach jahrzehntelang weggeguckt hat. Also die hat nicht bemerkt, wie sie auch selber glaubt, dass ihr Mann ein Kind missbraucht hat. Das liegt alles schon Jahre zurück und die haben sich eingerichtet in dieser, ja, in dieser Verlogenheit, in dieser Lüge, in dieser, und dann bricht das aber plötzlich auf und sie hat nicht mehr die Möglichkeit wegzuschauen. Sie muss es thematisieren und sie muss danach handeln. Und ich fand das so interessant, weil heute hieß es immer, Tabu ist etwas, worüber man nicht spricht, was sehr wohl auch so ist, aber es ist auch etwas, wo man wegschaut. Aha, das ist ja was ganz Wichtiges. Und dass die das Tabu brechen, auch Leute sind, die mit unter dieses Tabu dann fallen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Tochter von Kinski, wo die Leute jetzt sagen, also den dürfen wir nicht ankratzen, der war so berühmt und da kann man diese fiese Tochter, die dem jetzt diesen Tort antut, ja? Genau, die wird plötzlich zu einem Aggressor, obwohl sie eigentlich das Opfer ist und das auch nur ausspricht und sagt, hier, seht her, ich bin das Opfer. Und plötzlich wird es umgekehrt und dieser tolle Mann, der steht da plötzlich immer noch im Rampenlicht. Also da muss man, glaube ich, ganz, ganz vorsichtig sein. Was sagt Ihnen jetzt diese Beispiele? Was ticken die in Ihnen an? Ja, also das finde ich total spannend, dass ein Tabu offensichtlich etwas ist, was den Menschen schon immanent ist. Also dass, wenn man Angst, Scham, Ekel, solche Dinge spürt, dass daraus ein Tabu entsteht. Also das führt ja auch dahin, dass eben ein Tabu eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz ist und dass es eigentlich nicht nötig ist, das zu formulieren. Und dann gibt es vielleicht auch Tabus, die aufgerichtet werden und vielleicht die nicht unbedingt nötig werden. Also da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Ja, ich weiß ja, in Zusammenhang mit der Urin-Sendung, das ist ja eine der berühmtesten Hallo-Ü-Wagen-Sendungen geworden. Und das Buch hat ja 1,3 Millionen Menschen haben das gelesen, das erste. Daran sieht man, dass da eine Veränderung stattgefunden hat und dass da bei manchen Menschen, aber überhaupt nicht bei allen, ist da ein Tabu ins Wanken gekommen, weil die plötzlich ein anderes Verhältnis zu ihrem Körper, also das heißt, es ist Veränderung möglich, es sind keine Naturgesetze offenbar, ne? Ja, zum Teil vielleicht. Also ich meine, das ist halt, alles ist im Fluss letztendlich. Können Sie denn ein Tabu von sich sagen, wo Sie als erwachsener Mensch wissen, da hat sich was in mir verändert, da habe ich ein Tabu für mich verändert? Also da fällt mir jetzt spontan nichts ein, muss ich sagen. Also Sie als Kind sagten Igitt oder Schämen und wo Sie heute sagen, flockig locker. Also ich kann mich nur erinnern, dass ich als Kind schon Tabus gebrochen habe. Also es war zum Beispiel in unserer Familie, was ich nicht so richtig wusste, völlig verboten, den Großvater zu kritisieren. Und ich habe das dann so in kindlicher Naivität einfach trotzdem getan und hatte hinterher Stress damit bekommen. Aber dass ich jetzt eins gespürt hätte, was ich im Laufe des Erwachsenenlebens erst abgelegt hätte, wüsste ich jetzt nicht so zu sagen. Also Kinder müssen ja in den Umgang mit Sexualität auch verändern in ihrem Leben. Ja, ich hatte ältere Schwestern, die haben, glaube ich, da die Tabus für mich schon gebrochen. Ach so, sie konnten auf dem Trittbrett mitreisen, genau. Ja, weil sie mussten das nicht mehr persönlich leisten. Kann sein. Haben Sie von Ihrer Kindheit bis heute Erinnerungen an Tabus, die sich verändert haben in Ihrem Leben? Ja, definitiv viele, dadurch, dass durch die Medien ja auch sehr viele Tabus gebrochen worden sind, was zum Beispiel Homosexualität angeht. Das ist alles viel lockerer heutzutage geworden. Die meisten Menschen sehen das nicht mehr als sondern als normal. Mhm. Ja, und das ist ja auch Das ist ja ganz toll. Sie hatten einen wunderbaren Versprecher gerade im Tattoos gesagt. Weil das ist eine wunderbare Veränderung eines Tabus, ne? Genau, das ist auch viel, viel lockerer geworden. Die Leute zeigen es viel mehr. Früher wurde es wahrscheinlich eher versteckt oder gar nicht getan, weil man dachte... Haben Sie eins? Nein. Ah. Und finden Sie das auch ein Tabu? Nein, finde ich kein Tabu, aber bei mir... Für mich ist es halt nichts. Nicht kein Tabu, sondern es liegt einfach daran, dass es Schmerzen sind und die sind nicht so angenehm für mich. Ja, und in 20 Jahren ärgern die sich auch alle ein Loch im Bauch. Ne? Genau. Wie heißen Sie? Silvia Mattes. Cornelia Fennebusch. Ich danke Ihnen herzlich, Frau Wagner, Ihnen auch. Und ich würde Sie bitten, sich jetzt zu platzieren. Wir machen jetzt 3 Takte Musik und dann gibt es die Fragestunde. Das heißt, alle Beteiligten im Raum sind jetzt gebeten, an alle diese klugen Menschen, die wir Ihnen hier präsentiert haben, die tiefergehenden Fragen zu stellen, die Moderatorin versäumt hat. Ich vielen Dank erstmal für Ihr Mitmachen. Jetzt gleich kommt die nächste Runde, ist die Fragestunde. Das heißt, alle Beteiligten hier werden jetzt Ihnen kurz vorgestellt. Wenn Sie jetzt einmal zuhören, dann erfahren Sie, wer hier alles im Raum ist und schon gesprochen hat. Und jetzt bereit ist, auf Ihre Fragen zu antworten. Bitte stellen Sie sich selbst vor. Mein Name ist Oliver Held und ich leite dieses Hotel hier, das Seminaris Campus Hotel in Berlin. Mein Name ist Manfred Lütt, ich bin Psychiater, Autor von Büchern und Kabarettist inzwischen auch. Ja, und haben ein neues Buch geschrieben, sagen Sie es schnell. Das heißt Bluff, die Fälschung der Welt. Da geht es darum, dass wir heute in so künstlichen Welten leben und das eigentliche Leben eigentlich nicht mehr vorkommt. Insofern ist es ein lebensrettendes Buch für jeden, der es liest. Hartmut Schröder von der Europa-Universität. Ich bin Linguist, habe einen Lehrstuhl für Sprachgebrauch und therapeutische Kommunikation, beschäftige mich also mit guter Kommunikation, auch im Zusammenhang mit Tabus. Peter Walschberger, ich bin Professor an der Freien Universität Berlin und beschäftige mich unter 2 Aspekten mit dem Menschen als Kind der Natur und als Subjekt der Kultur und versuche da eine Brücke zu schlagen. Gidi Fjörker ist gerade abwesend, aber noch vorhanden ist Ines Kappert, ich bin Redakteurin bei der Taz und bin verantwortlich für die Leitartikel. Petra Wagner, Filmemacherin. Wunderbar. Dann fange ich jetzt einfach mal bei Ihnen an, weil Sie ja ganz frisch sind, und frage Sie, wer Sie sind. Ich bin Shirin Madanova, studiere Geschichte und Kulturwissenschaften mit Hauptgang Türkologie, und ich bin im Vorstand Deutsch-Kirgisischen Kulturverein. Ah, im Deutsch was? Deutsch-Kirgisischen Kulturverein. Also Sie sind eine Kirgisin? Ich bin seit 8 Jahren in Deutschland, komme ursprünglich aus Kirgisistan. Ach, wunderbar. Das heißt, in Kirgisien gibt es ja völlig andere Tabus als bei uns, oder? Ja. Sagen Sie mal ein typisch kirgisisches Tabu. Also wir haben ganz viele Verbote, was man machen darf, was man nicht machen darf. Ich bin als älteste Schwester, musste durch viele Tabus durch, und einige habe ich auch gebrochen. Zum Beispiel, wenn man jemanden adoptiert hat, redet man nicht darüber. Man erfährt das nicht. Es ist halt, oder erzählt man nicht. Also Adoption ist immer noch Tabu bei bestimmten Familien. Ja, genau. Mhm. Und was ist noch ein kirgisisches Tabu, was Sie unterscheidet von uns? Bei der Beerdigung zum Beispiel dürfen die Frauen bei Beerdigung, bei Bestattung nicht dabei sein. Das ist Tabu. Das weiß ich auch nicht wieso und warum. Genau. Das ist ja normal, das habe ich ja noch nie gehört. Das ist ja enorm. Ja, die Frauen begleiten bis zum Schwelle und dann bleiben sie halt im Hof. Und alle Männer, die begleiten bis zum die Männer sind dafür da, den Personen zu begraben halt. Also die scharren den dann auch zu? Genau, also Männer, Jungs, ältere Herren, aber die Frauen, Mädchen bleiben zu Hause. Das ist ja ein Hammer. Gibt es noch mehr solche Dinge? Bestimmt, natürlich, ja. Ich finde ehrlich gesagt toll, dass ich bei der Bestattung nicht dabei sein dürfte, müsste. Und das Tabu, finde ich, habe nichts dagegen, ehrlich gesagt. Das finde ich jetzt einen hochinteressanten Aspekt, der vielleicht auch psychologisch gedeutet werden könnte. Nämlich, was ist das denn, wenn Leute plötzlich ein Tabu schön finden, weil das auch gesellschaftlich erwünscht ist? Was ist dahinter, dass Frauen so schon richtig finden, dass andere Frauen nicht arbeiten und also Frauen dann auch die Feinde von Freundinnen von Frauen werden? Was ist dahinter, Herr Dr. Lütz? Also ich finde, Sie haben ja eben ein Tabu angesprochen. Männer müssen sozusagen bei der Geburt inzwischen dabei sein. Ich bin auch bei der Geburt meiner Töchter dabei gewesen. Das darf man gar nicht in Frage stellen. Ich habe auch diese ganzen Kurse mitgemacht. Ich habe Presswehen geübt und ich habe alles mitgemacht, wirklich. Aber de facto habe ich mich total fehlplatziert gefühlt bei der Geburt, weil man steht nur in der Gegend rum. Ich bin Arzt, ich war nur störend, ja. Meine Frau hat Schmerzen gehabt natürlich bei der Geburt. Ich war total mitfühlend. Im Nachhinein hat meine Frau mir gesagt, das war jetzt gar nicht, das war so eine Mischung halt von wirklich Schmerzen, aber auch von Glücksgefühlen. Und wir Männer stehen da einfach hilflos dabei und sind irgendwie nur bescheuert. Es gibt natürlich auch Männer, die das ganz toll machen, aber dazu gehöre ich als Arzt offenbar nicht. Und ich finde, man müsste da zumindest drüber reden können. Von daher ist dieser Tabuschutz einfach weggefallen und jetzt müssen alle Männer, ob sie zwei linke Hände haben oder nicht, bei der Geburt ihrer Kinder dabei sein. Nein, sie sollen da als Zeugen sein, damit die Anwesenden keinen Unfug treiben. Ja, und die Funktion, die hatten sie auf jeden Fall. Glauben Sie, sie waren wichtig, auf jeden Fall. Jetzt müssen wir erstmal Nachrichten machen. Nach den Nachrichten geht es weiter hier in der Taku-Straße in Berlin-Dahlem. Werbung. Und zum dritten Verkauf. Das Motorrad Baujahr 67 an den jungen Mann da. Schatz, wie bezahlen wir das eigentlich? Mit einem Kredit. Ja, aber wenn wir... Dann zahlen wir die erste Rate später. Ist schon vereinbart. Und wenn... Dafür haben wir einen ratenfreien Monat. Der flexible Deutsche Bank Privatkredit. Jetzt zu Top-Konditionen. Ah, als nächstes ist Schmuck dran. Deutsche Bank. Leistung aus Leidenschaft. Weißt, Kalle, dass dir Seidenbacher Müsli gut tut, das ist dir jetzt klar. Weißt aber auch, dass du ein gescheites Öl für deinen Salat brauchst. Nicht raffiniert, neu. Nicht von irgendwo, neu. Nimm das vom Seidenbacher. Seidenbacher Öle. Öle von Seidenbacher. Hey, du gehst jetzt da raus und holst dir das Sub des Tages für nur 2,49 Euro. Ist das klar, Schweinebacke? Subway. Eat fresh. Nur in teilnehmenden Stores. Blöder alter Dorfkrufti. Das sagst du nicht nochmal. 100-mal. Was läuft denn da? Das neue Super-Elo-Kinderkino. Diese Woche auf DVD Spuk aus der Gruft. Mit Benjamin Sadler und Matthias Schweighöfer. Ab Donnerstag für nur 2,99 in ihrer Super-Elo. Hey, mach dein Sub zum Action-Menü mit Softdrink und Chips. Subway. Eat fresh. Weil Verrückte nie genug bekommen können, hat Mediamarkt heute den 40 Zoll LED-TV von Toshiba mit einer 102 cm Bildschirmdiagonale, eingebautem WLAN und HDTV-Empfänger für Kabel und Antenne sowie 4 HDMI-Anschlüssen. Ab jetzt bei Mediamarkt für unglaubliche 399 Euro. Achten Sie heute auf unsere Werbung in Ihrer Tageszeitung. Mediamarkt, ich bin noch nicht blöd. Radio 1 Nachrichten. Um 12.30 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Die Regierungen der 27 EU-Länder wollen heute erneut versuchen, sich auf den Haushalt für die Union für die nächsten 7 Jahre zu einigen. Dabei geht es im Kern darum, ob die Mitgliedsländer mehr Geld nach Brüssel überweisen und wofür dieses ausgegeben wird. Vor allem Großbritannien, aber auch andere Geberländer drängen auf eine Verringerung der Ausgaben. Die EU-Kommission, das Parlament und wirtschaftsschwächere Länder wollen den Haushalt dagegen erhöhen. In Tunesien ist die Regierung aufgelöst worden. Ministerpräsident Jebali kündigte baldige Neuwahlen an. Er reagierte damit auf die Proteste nach der Ermordung eines führenden Oppositionspolitikers. Dessen Anhänger machen die regierenden Islamisten für die Tat verantwortlich. Die Vereinten Nationen haben vor einer zunehmenden Korruption in Afghanistan gewarnt. Dort habe etwa die Hälfte der Einwohner im vergangenen Jahr Bestechungsgelder an Beamte bezahlt, heißt es in einem Bericht der UNO. Trotz einiger Fortschritte gilt Afghanistan dem Bericht zufolge als eines der korruptesten Länder der Welt. Für Arbeitnehmer in Deutschland ist der Lohnanstieg 2012 schwächer ausgefallen als in den vergangenen Jahren. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden auf der Basis vorläufiger Zahlen errechnet. Demnach lag der inflationsbereinigte Anstieg bei 0,6%. In den Jahren davor hatte er bei 1 bzw. 1,5% gelegen. Die Staatsanwaltschaft Berlin wird demnächst Anklage gegen den SPD-Abgeordneten Rainer Michael Lehmann erheben. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Betruges seien abgeschlossen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Eine Bank hatte im November 2011 gegen Lehmann Anzeige wegen Betruges erstattet. Um einen Überziehungskredit zu erhalten, soll er falsche Angaben über sein Einkommen gemacht haben. Soweit die Radio 1 Nachrichten um 12.32 Uhr. Hier geht es weiter mit Anja Bothe. Radio 1. Wetter. Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg um 2 Grad. Heute bleibt es wolkig mit kurzen Auflockerungen. Dazu sind einzelne Schneeregenschauer möglich bei maximal 1 bis 4 Grad. Heute Nacht bedeckt, gebietsweise etwas Schneefall mit Glätte, Tiefstwerte minus 1 bis minus 4 Grad. Morgen zunächst etwas, ab dem Nachmittag dann vermehrt Schneefall, auch wieder mit ein bisschen Glättegefahr. Höchstwerte 0 bis 3 Grad. Verkehr. Auf Radio 1 A19 Berlin Richtung Rostock zwischen dem Dreieck Wittstock-Dosse und Wittstock gibt es immer noch Behinderungen durch Bergungsarbeiten. Die rechte Spur ist gesperrt. A113 Zubringer Schönefeld Stadt auswärts zwischen Flughafen Schönefeld und dem Dreieck Waltersdorf besteht Gefahr durch einen defekten LKW. Der Standstreifen ist blockiert. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Neukölln zwischen Messedamm und Dreieck Funkturm Sperrung der rechten Spur wegen Straßenschäden. Dann A115 Richtung Berlin im Dreieck Funkturm ist die Tangente in Richtung Wedding blockiert. Der Grund sind Fahrbahnerneuerungsarbeiten. Tiergarten. Im Tunnel Tiergarten Ecke Invalidenstraße gab es einen Unfall. Die Einfahrt ist zurzeit gesperrt. Und Berlin-Mitte Gruner Straße. Im Tunnel Alexanderplatz besteht Staugefahr. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Blitzer gibt es auch noch. Die stehen auf dem nördlichen Berliner Ring zwischen Dreieck Havelland und Oberkrämer. A24 Richtung Hamburg zwischen Neuruppin und Herzsprung. A12 Richtung Berlin in Höhe Briesenloch und in Pritzbalkhöhe Friedhof. Ihre Verkehrs- und Blitzermeldung gern weiterhin unter 0331 70 99 888. Wir wünschen gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Carmen Thomas. From Miami, FLA, hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, "Hey babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, "Hey, babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." And the colored girls go, doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey, Joe, take a walk on the wild side." Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, "Hey, sugar, take a walk on the wild side." I said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." All right. Take a Walk on the Wild Side. Was ist damit gemacht, Frau Fischer? Sie haben die Musiken heute ausgesucht und überlegt, wie das mit den Tabus ist. Worum geht es denn bei dem Lied? Das ist ein Tabu, eine Wortredakteurin zum Thema Musik zu befragen. Das hat die Musik befürchtet dafür. Nein, das ist gemein. Wir haben das auf Informationsblättern vorbereitet, die ich allerdings nicht im Kopf habe, alle, um ehrlich zu sein. Dann können Sie das Informationsblätter mal in Ruhe holen und dann können wir doch gleich mal erfahren, was ist denn der Hintergrund von diesem unglaublichen Titel, Take a Walk of the Wild Side. Welche Wild Side ist denn gemeint? Lou Reed aus einem 72 veröffentlichten zweiten Soloalbum. Produziert von David Bowie und Walk on the Wild Side ist so ein ironischer Gruß an die Außenseite, an Stricher, an Transvestiten und vor allen Dingen die in der Factory von Andy Warhol zusammen unterwegs waren. Darum ging es. Also die Charaktere des Songs, die sich eben auf die sogenannten Warhol-Superstars beziehen, so eine Clique von New Yorker Persönlichkeiten. Und das war ein Tabu, diese Leute in dem Song anzusprechen. Wunderbar. Vielen Dank für diese Zulieferung. Tobender Applaus bitte für die Kollegen. Bitte sagen Sie, wer Sie sind und ob Sie Ihnen sich eine Frage aufgedrängt hat in der Zwischenzeit. Jörg Wagner ist mein Name und ich arbeite beim Film. Dass wir schon immer wieder mit dem Tabu, immer wieder auf diesen ganzen Sexismus, Inzestgeschichte und so weiter drauf kommen. Also das war da, dass die Medien sich da immer sofort draufstürzen und andere Geschichten, die viel mehr fürs Leben eigentlich da sind oder die mich mehr interessieren, sind immer so am Rande immer nur besprochen. Was würde Sie tiefer interessieren? Da gibt es verschiedene Sachen. Ein Tabu mit dem Tod zum Beispiel, das sind so Sachen, wo man, was mich interessiert oder andere. Also das sind, fällt mir jetzt gar nicht so viel ein. Ja, Tod ist ja schon mal ein kleiner Happen. Also, warum ist dieses Todestabu, was bedeutet das Todestabu für Sie? Soll ich mal eine Runde machen hier bei den entsprechenden? Ja? Okay. Frau Wagner. Ein großer Schrecken ist damit verbunden. Ein großer Schrecken, Verlust, Angst. Was aber nicht naturgegeben ist, weil Völker haben auch ein anderes Verhältnis, also das ist westlich. Ne? Und Sie? Wie ist Ihr Verhältnis oder was sagen Sie zu diesem Tabu? Ich glaube, es gibt es gar nicht mehr. Also wenn man das Fernsehen sich anguckt, Tod wird unentwegt vor die Kamera gezerrt, es wird gestorben wie noch nie so viel, denken Sie an die ganzen Krankenhausserien, denken Sie an die ganzen Krimis, natürlich muss man immer darüber sprechen, wie dann der Tod gezeigt wird, wird Sterben gezeigt, wird nur der Tote gezeigt, das sind alles Dinge, aber zu sagen, dass der Tod tabuisiert würde in unserer Öffentlichkeit, halte ich für falsch. Das ist Frau Kappert von der Taz. Ja, würde ich also auch sagen, in den Medien ist das sehr, sehr präsent. Der Tod berührt zwei Dinge. Das eine ist eine Verletzung, die wir haben als Menschen, die wir nicht heilen können, womit wir nicht umgehen können. Das zweite ist das Thema zu scheitern. Da ich ja so die Wirtschaft auch vertrete, würde ich sagen, man könnte mal darüber sprechen, welches Tabu haben wir mit Scheitern, wenn Dinge zu Ende gehen, nicht erfolgreich sind. Herr Professor Walschmeier. Aus meiner Sicht ist der Mensch das einzige Lebewesen, was auf Zeitreise gehen kann. Das heißt, wir sind die Einzigen, die über unsere Fantasie, über die aktuelle Motivationslage hinaus auch Fragen richten können, wo kommen wir her und wo gehen wir hin. Und deswegen kommen metaphysische Bedürfnisse und auch die Frage nach dem Tod in unseren Blickwinkel. Und die können wir gleichzeitig, speziell die Frage nach dem Tod, nicht richtig verarbeiten, weil wir ja eigentlich auf Überleben programmiert sind. Das widerspricht unserer Lebenstauglichkeit. Aber nur in der westlichen Welt. Es gibt ja andere Philosophien, da ist das völlig anders, ne? Herr Professor Schröder. Ja, ich glaube, dass der Tod noch immer tabuisiert ist, auch wenn er in den Medien thematisiert wird. Kulturhistorisch betrachtet haben wir heute vielleicht eine viel größere Distanz vor dem Tod als noch im Mittelalter, wo er irgendwie präsent war. Der Tod ist für uns eine Grenzsituation und es geht in irgendetwas, was uns unbekannt ist, etwas Fremdes. Und ich glaube, die großen menschlichen Fragen sind ja immer diese des Wohers und des Wohins. Und diese Frage können wir nicht beantworten und das macht uns Angst. Ich bin auch gar nicht der Auffassung, dass der Tod kein Tabu mehr ist, sondern ich glaube auch, wie das eben gesagt worden ist, dass es ein ganz großes Tabu ist. Wir haben heute, es wird zwar immer wieder thematisiert, aber man hat mal gesagt, wir haben heute eine Pornografie des Todes. Pornografie ist so serienweise Sex, das aber hat mit Liebe nichts zu tun. Und serienweise zum Beispiel im James Bond, Piff, Piff, Piff, 300 Tode. Der Tod, der existenzielle Ernst des Todes, der wird verdrängt. Also wir leben heute ja erheblich kürzer als der Mensch im Mittelalter. Der Mensch im Mittelalter lebte sein diesseitiges Leben plus ewiges Leben. Also das meine ich gar nicht, ist kein Gag, sondern der Tod war psychologisch ein Durchgang. Und heute ist das Leben zusammengeschnurrt. Und ich glaube, diese ganze Gesundheitsreligion, in diesem Buch Lebenslust habe ich darüber geschrieben, da gibt es ein Kapitel Sterben und Tod als Würze des Lebens eigentlich. Die Verdrängung des Todes führt dazu, dass wir das Leben nicht mehr leben. Also im pompeianischen Bordell waren Totenschädel im Bordell. Totenschädel an die Wände freskiert als Aufforderung. Mensch, denke daran, dass du stirbst und lebe jeden Tag lustvoll. Carpe diem, pflücke den Tag. Und der Totenschädel beim heiligen Hieronymus in der Wüste, das ist in gewisser Weise etwas Ähnliches. Christ, denke daran, dass du stirbst und lebe jeden Tag ganz bewusst. Natürlich nicht im Bordell. Das ist der Unterschied. Aber in der Wüste auch nicht richtig, oder? Bitteschön. Ich kann mich dem auch noch anschließen. Ich denke, dass der Tod in vielen Fernsehsendungen einfach ridikularisiert wird. Sprich, es ist ganz normal, James Bond, 100 Tote da und da. Man nimmt es auch gar nicht mehr wahr. Aber für die Menschen selbst ist der Tod, wenn man direkt mit ihm konfrontiert wird, absolut noch ein Tabuthema. Ich denke, weil es einfach eine ganz große Unbekannte ist. Das ist so eine, ich nenne es jetzt mal Twilight Zone, die auch für viele eine sehr unkomfortable Zone ist, auch sich gerade damit zu beschäftigen, weil viele tun es sich auch erst, wenn es dann akut wird, wenn es dann in der Familie auch wirklich der Fall ist, wenn er wirklich näher rückt. Und ich denke, das ist gerade in unserer Kultur der Fall. In anderen Kulturen beschäftigt man sich mehr damit. Und das ist auch einfach ein Teil des Lebens. Bei uns, denke ich, noch gar nicht. Also bei Hallo Ü-Wagen war das wirklich absolut eins der größten Tabuthemen. Ich habe 36 Sendungen immer auf neuen Blickwinkeln damals darüber gemacht, habe deshalb auch ein Buch über den Umgang mit Leichen geschrieben, weil ich weiß, wie wichtig das ist, dass Leute einen äußeren Vorwand haben, über das Thema reden zu dürfen. Denn trotz des Blutzolls in den ganzen Filmen, die werden ja deshalb nur gemacht, weil der echte Tod aus den Medien ausgespart wird. Kinder in Schweden denken ja, dass man nicht im Bett stirbt, sondern erhängt, erschossen oder sonst was wird, weil die gar nicht mehr wissen, dass es den normalen Tod gibt. Und ich bin immer wieder überrascht. Kann ich mal fragen, wer hier im Saal noch nie einen Toten gesehen, eine Leiche gesehen hat? Können Sie mal aufzeigen? Das sind also alles Leute über 3 Jahre, sind immer noch ziemlich viele hier angesichts der Leute, die im Saal sind, wie viele noch nie Berührung mit dem Tod hatten. Und da ist noch ein Gedanke wichtig, weil die Menschen in den Kriegsjahren durch Leichen hier durchgestapft sind, hatten sie alle Berührung mit dem Tod. Und es war zu viel Tod und deshalb ist das Tabu da drauf gelegt worden und deshalb wollte man nichts mehr mit den Toten zu tun haben. Ne? Bitte? Und heute stirbt man ja meistens auch nicht mehr zu Hause, sondern im Krankenhaus oder so, sodass das sozusagen diskret ausgelagert wird. Ich habe mich sehr in der Hospizbewegung eingesetzt. Am Anfang haben die Leute alle gesagt, wir wollen doch nicht Sterbehäuser haben. Aber das Gute im Hospiz ist eigentlich, der Tod ist da kein Tabu. Da darf man zum Beispiel einen Sterbenskranken besuchen und über das Sterben reden. Sterbende sagen einem manchmal, wenn ich mit meinen Angehörigen rede, dann rede ich nie über den Tod. Das ist denen peinlich. Aber der Sterbende selbst hat dadurch gar nicht die Möglichkeit, darüber zu reden. Und im Hospiz, da war das. Und das ist das Gute an der Situation. Also der Bruch eines Tabus. Vielen Dank für dieses bedeutende Thema. Sie wollen auch was sagen, ja? Ja, ich möchte jetzt nicht meinen Namen sagen. Ich will nur so viel sagen, ich komme aus Paderborn, bei Paderborn. Ich habe, als ich Sie gehört habe heute, ich habe Sie jetzt noch die Gänsehaut bekommen, weil diese Sendung habe ich in meiner Jugend gehört, dieses WDR und so weiter. Ich habe familiär sehr viel mit den Themen zu tun gehabt, die hier angesprochen wurden. Das will ich jetzt auch nicht weiter ausweiten. Aber ich habe eine Frage, und zwar an den Psychiater. Ich arbeite heute, ja, ich will es mal so ausdrücken. Könnten Sie sich vorstellen, entweder der neue Pressesprecher vom Flughafen zu werden oder sogar den Aufsichtsrat anzuführen, wenn das mal wieder so weit ist, dass es dann Wechsel gibt? Sie drehen mir hier das Thema, Sie. Das gilt nicht. Das habe ich schon damals immer verhindert, wenn Sie sich an Ihre Kindheit erinnern. Wie bitte was? Das habe ich schon damals immer verhindert, wenn Sie sich an Ihre Kindheit erinnern, sage ich. Oh ja, katholisch. Ich bin katholisch aufgewachsen. Wie heißt denn das Tabu, was Sie da berühren? Also das heißt, es ist jetzt verboten zu sagen, da ist Mist gebaut worden. Also das ist zum Beispiel, könnte ich jetzt noch durchgehen lassen. Das heißt, wenn Sie das hinfriemeln. Die Politik hat, glaube ich, da eine Menge. Und ich finde, ein Psychiater als Kabarettist, als Chef des Aufsichtsrats, damit würde das alles wieder widerlegt werden. Und wenn Sie wöchentlich mit dem Ü-Wagen dort am Flughafen live von der Baustelle berichten würden, ich schwöre es Ihnen, das würde nach vorne gehen. Ich schwöre es Ihnen auch, ja. Das wäre eine nette Idee. Ich hab ein Buch geschrieben, das heißt Irre, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen. Und normal sind ja diese Aufsichtsratsmitglieder, insofern könnte ich da die Hürde bieten. Aber was eben gesagt wurde, und damit hat das dann schon zu tun, war, es gibt ja in Familientabus, dass man nicht über die Tante redet, die ein bisschen verrückt war, über den Cousin redet, der irgendwie komisch zu Tode gekommen ist, der sich suizidiert hat. Ja. Und ich habe dieses Buch geschrieben, um unterhaltsam mal über Psychiatrie zu reden. Ich mache das inzwischen im Kabarett. Alle Diagnosen, alle Therapien, ein bisschen lustig, unterhaltsam. Als Psychiater kann ich mir das leisten. Und es ging mir darum, zur Entstigmatisierung von psychisch Kranken beizutragen. Weil das Problem bei psychisch Kranken ist, wenn darüber geredet wird, sind alle im schwarzen Anzug, der Bundespräsident kommt und findet alle unsere armen psychisch Kranken toll. Dadurch grenzen wir sie subtil aus. Ich finde, ein Drittel der Deutschen werden irgendwann im Leben mal psychisch krank, ein Drittel der Hörerinnen und Hörer. Jetzt kriegen Sie mal den Bogen zu dem Flughafen. Jetzt kriegen wir den Bogen zum Flug. Jetzt fliegen wir zum Flughafen. Aber ich bleibe noch mal bei den psychisch Kranken. Und ich finde, wir müssen einfach den Mut haben, normal darüber zu reden. Ich habe vor 30 Jahren eine Gruppe von behinderten und nicht behinderten Jugendlichen gegründet. Brücke Krücke heißt die, in Bonn gibt es immer noch, vitale Jugendgruppe. Und da habe ich gelernt, ohne Profis, und da habe ich gelernt, dass man über Behinderte auch lachen können muss. Eben wurde mal gesagt, also wenn ein Behinderter einen Arm abhabt und so, da redet man nicht drüber. Nein, also die Behinderten sagen, also meine behinderten Freunde sagen, ich finde es peinlich, dass ich immer merke, die drehen sich da drum rum. Wenn jemand das lächerlich macht, das machen die Leute aber gar nicht, dann ist das natürlich nicht gut. Aber das machen die gar nicht. Aber wenn ein Kind zum Beispiel einen Behinderten sieht und der hat keinen Arm, dann kann der schon den Behinderten fragen, warum hast du keinen Arm? Und wenn ich den als Erwachsener treffe... Wenn der jeden Tag 80 Mal gefragt ist, wo ist ihr Arm geblieben, da kann der auch nicht mehr drüber lachen, oder? Nein, weil es ein Tabu ist, wird dir nicht jeden Tag 80 Mal gefragt. Aber wenn er es würde... Wenn es würde, ja, die Dosis ist in der Medizin natürlich auch immer ein Problem. Wenn Sie eine hohe Dosis von guten Medikamenten nehmen, sind Sie tot. Was ist denn mit dem Vorschlag, humoristisch ein Problem zu lösen, also in der Politik, Tabus dadurch aufzugreifen, dass wenn Versagensgeschichten, das ist ja der ernste Hintergrund dieses Themas, wie wäre denn hier von den Beteiligten eine Antwort darauf, Sie nicken gerade verständnisvoll, was könnte man denn machen, wenn da versagt worden ist und ein Tabu, das anzusprechen, und zwar rechtzeitig, bevor... wenn noch was zu retten wäre. Herr Björk. Ich muss jetzt sagen, dass ich für viele Leute bei den Flughafen persönlich kenne aus meiner Tätigkeit, und es ist ein Tabu. Es ist ein Tabu. Ich war das also sozusagen nicht, aber es ist ein Tabu, jetzt da Namen und Adressen zu nennen, darüber zu reden. Ich sage Ihnen aber mal meine Sicht auf diese Problematik. Wir haben ein gescheitertes Projekt. Nicht? Das Projekt ist finanziell, zeitlich völlig aus dem Rahmen gelaufen. Und die Verantwortlichen gehen nicht in ihre Verantwortung. Und zwar je weiter oben, je weniger gehen sie hinein. Gehen wir ruhig zu den beiden Aufsichtsräten, die wir alle kennen. Da ist meine Meinung einfach, wir haben hier sehr hervorragende Menschen, die als Regionalpolitiker einen tollen Job machen, jahrelang. Man muss aber mal die Frage stellen, woher haben Sie die Kompetenz und die Möglichkeiten, Aufsichtsrat eines modernen Wirtschaftsunternehmens zu sein? Und wie gehen wir damit um in unserer Kultur, wenn jemand scheitert? Und das ist genau dieser Punkt. Ich behaupte mal, und stelle das gern zur Diskussion, es ist uns nicht erlaubt, als Geschäftsführer, als Aufsichtsräte wirklich zu scheitern, weil ... Dann. Ich scheitere jetzt gerade hier an der Sendezeit, weil nämlich 1982 hat der berühmte Kollege Franz Elstner seine letzte Hörfunksendung gemacht. Und morgen macht er seine nächste, nach so langer Zeit. Und ist in dieser Serie mein Nachfolger sozusagen für morgen. Ich drücke ihm die Daumen, dass diese lange Zeit, er hat gesagt, ich bin richtig aufgeregt, weil ich das so lange nicht mehr gemacht habe. Und ich drücke ihm die Daumen dafür und hoffe, dass wir, müssen wir dann jetzt direkt Schluss machen? Haben wir so viel Zeit davor noch oder geht's noch ein kleines bisschen? Ich würde gern noch ein paar Leute hier zu Wort kommen lassen, deren Fragen wenigstens hören. Hm? Gib mir noch ein bisschen Zeit. Was ist denn mit Ihnen? Mein Thema wäre auch der Tod gewesen. Insofern bin ich sehr, sehr gut versorgt. Ja. Wunderbar. Was wäre Ihr Thema noch gewesen? Gar keine konkrete Frage, sondern für mich die Feststellung aus dem Tag heute, dass die Tabus sehr stark variieren. Also je nach geografischen Unterschied, nach kulturellem Unterschied. Also es gibt Völker, die leben jeden Tag nackt, für uns unvorstellbar, für uns normal, dass die Frauen mit zur Beerdigung gehen in Kirgisien, unvorstellbar. Also das ist auch so ein ganz... Wie kulturell das abhängig ist. Super Gedanke. Ist Ihnen noch eine neue Frage gekommen? Nee, eine neue eigentlich nicht, aber diese Worttabus, die hätten mich jetzt also auch von dem Linguisten jetzt mal eigentlich interessiert. Eigentlich ja, wäre auch. Ist Ihnen noch was aus Kirgisien eingefallen? Ich habe nur festgestellt, dass hier in Deutschland die Tabus sind nicht mehr so intensiv. Die gleichen Tabus haben wir auch in Kirgisistan. Die sind noch intensiver und aktueller. Wie zum Beispiel Inzest oder Selbstmord oder genau wie gerade über Behinderten spricht man nicht oder fragt man nicht, warum. Also das ist bei uns große Tabu noch. Wir sind sozusagen 20 Jahre weiter. Haben Sie noch eine Frage entwickelt? Nee, eine Frage nicht, bloß man wird sich in Zukunft, oder ich werde mir in Zukunft mehr Gedanken über Tabus machen und sie mehr hinterfragen. Beim Thema Filme kam bei mir noch die Frage auf, wie sehr man als Künstler auch vielleicht den Auftrag hat, Tabus zu brechen, um mit der Kunst dazu beizutragen, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt. Wunderbar. Mhm. Ich habe gedacht, dass das Wort peinlich ein interessantes Indiz für ein Tabu ist. Und was mit Pein und Schmerz zu tun hat, ne? Und dass die Tabus eigentlich, die großen Tabus sind ja eigentlich nicht das große Problem, weil die sind durch Verbote geschützt. Die kleinen, die entstehen in jeder Beziehung, wo Hemmungen entstehen, darüber zu reden und so weiter. Ja, ich schließe mich meinen Vorrednern halt an, sich einfach mehr Gedanken zu machen und ein bisschen mehr zu hinterfragen und ja... Jetzt hinterfragt mich die Technik, weil die wollen jetzt eine Werbung, Nachrichten und Verkehr machen. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten. Bitte einen tosenden Applaus für diese hervorragenden Expertinnen und Experten. Es war ein Vergnügen, das nach so vielen Jahren mal wieder zu machen. Und ich wünsche der Sendung weiter viel Erfolg, auch bei den Kolleginnen und Kollegen, die das noch machen werden. Auf Wiedersehen. Radio 1, der Tipp. Von Matthias Hanselmann. Das hier ist Simon Kempston. On the ladies' lookout, chips to search for cup. On the ladies' lookout, James read from the songs. Simon Kempston ist einer der besten jungen Songschreiber Schottlands und zugleich einer der führenden Fingerstyle-Gitarristen mit klassischer Ausbildung. Er ist tief verwurzelt in den Traditionen von Folk, Celtic Music und Blues und wird oft mit Größen wie Nick Drake oder Richard Thompson verglichen. Heute können Sie Simon Kempston noch in kleinem Ambiente erleben, und zwar im Art Room des Berlin-Carrés, zu finden am Berliner Alexanderplatz, Karl-Liebknecht-Straße 13. Beginn ist 20.15 Uhr, zum Eintritt von 8 ermäßigt 6 Euro. Werbung. So muss Technik. Der 46 Zoll Philips Full HD LED TV mit 117 cm Bilddiagonale, Triple HD Tuner, CE Plus Slot, 100 Hertz und Energieeffizienzklasse A Plus für nur 555 Euro oder 18,50 Euro bei 30 Monatsraten. Noch mehr Angebote im neuen Saturn Prospekt oder 12 Mal in Berlin bei Saturn. So muss Technik. Jetzt probieren bei Burger King den frisch gegrillten Big King für nur 1,99. Burger King, Geschmack ist King. Tolles Design, sieht spitze aus. Und innen erst so viel Platz. Und er ist wirklich leichter geworden? Das ist einfach beeindruckend. Darf ich? Natürlich. Erleben Sie jetzt die Kompaktklasse in nie dagewesener Perfektion. Der neue Skoda Octavia. Beeindruckend. Jeden Tag. Ab sofort im Vorverkauf bei Ihrem Skoda-Team Berlin-Brandenburg. Mehr Infos unter skodateambb.de. Skoda. Simply clever. Praktiker braucht viel Platz für ein Neues. Deshalb geht es satte 40% auf Öfen, Leuchten, Möbel, Teppiche und Fliesen. 40%! Aber nur bis Samstag. Praktiker, hier spricht der Preis. Guckt sie mich doch heute Morgen ganz lange an und sagt dann zu mir, eigentlich möchte sie mal was anderes sehen beim Aufwachen. Gut, sage ich. Kriegst halt ein neues Schlafzimmer. Jetzt wird alles neu, denn bei Höffner startet die Preisrevolution. Wir schenken Ihnen 1.000 Euro, und zwar schon ab 3.000 Euro Einkaufswert. So sparen Sie beim Möbel- und Küchenkauf locker bis zu einem Drittel. Außerdem bis zu 40% auf viele Marken. Lieber zu Höffner als zu teuer. So viel Geschmack für so wenig Geld. Der King des Monats bei Burger King. Jetzt der Long Chicken mit zartem Hähnchenfleisch und knackigem Salat. Im King-Menü mit großer Portion King Pommes und großem Softdrink für nur 3,99. Aber nur für kurze Zeit. Burger King. Geschmack ist King. Freitag und Samstag bei Höffner in Waltersdorf. Hüllstar Beratungstage mit exklusiver 0% Finanzierung über 36 Monate auf Hüllstar Möbel. Persönliche Beratung? Da komme ich persönlich. Radio 1 vom RBB. Schlagzeilen. EU-Gipfel sucht Lösung im Haushaltsstreit. Opposition in Tunesien ruft zu landesweiten Streiks auf. Das Wetter meist wolkig und etwas Schneefall bei Temperaturen bis 4 Grad. Die ausführliche Version gibt es gleich in den Radio 1 Nachrichten. Bis dahin hören wir noch Madness mit Never Knew Your Name. It was very late in the discotheque. I was feeling blue, as I sometimes do. I turned around, it was time to go. A face in the crowd, a face I didn't know. We got to talking for a little while. You said it's not the sort of thing you usually do, talking to strangers so late in the night. These days you never know. Well, I thought you were nice, I even told you so. You smiled so shyly and said to me, I bet you say that to all the girls you meet, but it isn't so. Yes, the club was closing, so we had to leave. We walked out together, just a little at ease. I would have liked to have walked you home, but you said you'd catch the bus, so I ended. That lonely street, I said goodbye to you. You glanced back at me as I turned the corner. Was the last I saw of you. Oh, I wanted to call out your name, but stupid pride and idiot shame hesitated, scared of playing the fool. So you walked away from Mr. Cool. discotheque and I'm feeling blue, as I always do. I turn around 'cause it's time to go. Uhr.